Seit dem Wandlitzsee tut mir das Schienbein weh. Ach, sag bloß. Ich war sogar auf dem Floß. Und eine Frage noch von Thorsten. Was ist das eigentlich mit den Borsten? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Meisten Berlin Podcast. Mein Name ist Stefan und hier ist der Mann, der für uns nochmal den Sommer zurückgeholt hat. Hier ist René. Hallöchen. Ja, hallo und herzlich willkommen da draußen an den digitalen Empfangsgeräten. Heute zur 147. Ausgabe an diesem wunderschönen 18. September 2024. Heftig. Danke für die einleitenden Worte, Stefan. Gerne. Und ja, der Sommer ist nicht das Einzige, was heute zurück ist. Marc ist auch wieder mit dabei. Ja, oh. Und mein Essen kommt pünktlich zum Sendebeginn. Ja, René, ich übernehme einfach meinen Standardspruch und der lautet, auch ich begrüße Sie bei einer neuen Ausgabe von Bier Unterhaltung, suche Zuhörer. Schnallen Sie sich an, nehmen Sie Platz, machen Sie es gemütlich. Wir haben nämlich wieder sehr viel Sendung genau. Für euch. Und, mal Sie, mal du, aber wir kommen schon zurecht. Wir richtig. Kennen uns ja. Marc, auch schön, dass du da bist, genau. Und wer uns aufmerksam hört, der versteht natürlich jetzt, warum René weg ist, weil wir sind wieder im James June. Und ich glaube, zum ersten Mal in diesem Jahr kann es sein. Nein. Nein, waren wir schon mal hier dieses Jahr. Ach, im Frühjahr, ja, das kann sein, genau. Ja. Und endlich wieder draußen. Yippie, sobald kein Schnee mehr liegt, sind wir hier im James June. Genau, so ist es. Ach, du meinst den, der auf dem Boden fällt, den Schnee. Ja, ja, wohin soll er denn sonst fallen? Weiß ich nicht. Schwerkraft und so. Genau. So, während René jetzt oder sprichst du von Kokain? Vielleicht hast du die Anspielung verstanden. Stefan lächelt verschmitzt. Genau. So, und René kommt jetzt gleich wieder mit einem glücklichen Gesicht und einem Riesenburger. Gut, er wird jetzt erstmal... Ja, René, das muss man an dieser Stelle sagen. Habe ich was verpasst? Fleisch. Ja. Oh. An einem zarten Brioche-Brötchen hat sich der Teil einer Kuh breit gemacht. Und genau. Zwar in ein mundgerechtes Häppchen hat sie sich zusammengeknüllt. Das macht die Leute nicht hungrig. Genau, ne? Also deswegen, lass uns einmal berichten. René ist jetzt mal eine halbe Stunde ruhig, beschäftigt. Nee, ich kann auch sehr gut mit Vollmund sprechen. Okay, gut. Ja, was willst du denn wissen, Stefan? Ja, was will ich wissen? Wie geht's euch? Wie waren eure letzten zwei Wochen? Was hat sich getan? Auch Schmerzen, Veränderung. Veränderung? Ja. Wie? Also, hast du Wachstumsschmerzen? Ist ja so viel wieder passiert. Im Prinzip ja, im Prinzip. Ach du je. Und zwar... Jetzt geht's los. Wir erinnern uns, dass es gerade wieder die Zeit im Jahr ist. Und ich rede nicht von die Zeit im Jahr. Die kommt noch. Besungen von Olaf, dem Schneemann... aus Frozen oder Frotzen, wie der Osteuropäer, glaube ich, sagt. Mhm. Oder der Ostdeutsche. Nein, nicht die Eisprinzessin. Jetzt fallen Stefan noch die Unterlagen ja. Weg. Genau, wir halten den Rest besser fest. Sondern es ist die Zeit im Jahr, wo Oktoberfeste stattfinden. Ah. Und ich war auf einem Oktoberfest, ich glaube auf dem größten in Berlin, zumindest dem bekanntesten, wichtigsten, und zwar an der Spinnerbrücke. Dort waren wir eine Bagage von gut 20 Leuten. Wo ist denn die Spinnerbrücke? Die Spinnerbrücke ist ganz im Südwesten Berlins, in unmittelbarer Nähe des S-Bahnhofs Nikolassee. Nikolassee, Nikolassee, ist genau. Südlich von Süden des, von Berlin, ne? Südwesten, sagt ja. Ich. Ja. Südwesten von Berlin. Eine malerische Gegend zum schönen Wohnen, da mit viel Wald und Wasser. Man munkelt etwas eher für Besserverdienende. Okay. Aber auf der Seite des S-Bahnhofs, auf der wir waren, ist dann noch eher Autobahn und eine Tankstelle und eben die berühmte Spinnerbrücke. Und einmal im Jahr bauen sie dort ein riesiges Holzzelt auf und da wird dann eben Oktoberfest drin gefeiert. Oi. Und es war eine Mördersause. Es war wie immer, sprich Punkt 1, ich hatte überhaupt keinen Bock auf die Nummer. Punkt 2, kaum habe ich am Tisch gesessen und mein erstes Maß Bier am Hals gehabt, wobei ich dazu sagen muss, ich bin einer dieser Exzentriker, die kein reines Bier mögen, sondern ich habe mir da eben so einen Liter Radler vom Fass irgendwie eingeprügelt. Okay. Aber hat trotzdem sehr viel Spaß im Mund gemacht. Und ja, kaum war das passiert, dass ich das ansetze, dachte ich so, boah, Ist einfach schön hier, ist einfach gemütlich. Wir waren schon sehr früh da, also quasi die ersten. Um 18 Uhr ging es da irgendwie los. Und das war eine gute Sache, wie ich fand, weil als ich das letzte Mal da war, waren wir sich 2 Stunden später da und da war es alles schon voll. Mhm. Und du konntest kaum von einem Ende der Holzhütte bis zum anderen gucken, so voll war das da. Und diesmal hatte ich eben die Möglichkeit, mir das Etablissement irgendwie etwas genauer anzugucken. Und es hat mir so gut gefallen, dass ich quasi bis zum Ende geblieben bin. Also was weiß ich, morgen so um 2:45 oder so war ich dann erst wieder zu Hause. Und ich hatte, das will ich nicht verleugnen, ein klein wenig über den Durst getrunken. Na sowas. Und habe seitdem keinen Bock auf Nikotin. Oh. Und bin heute den 4. Tag nikotinfrei. Tina und ich, wir hatten diesbezüglich schon entsprechende Maßnahmen ergriffen, mhm, um von den ursprünglichen Glimmstängeln wegzukommen. Das hatte noch andere Gründe, aber egal. Und zwar sind wir so halb umgestiegen auf IQOS, ohne jetzt hier Schleichwerbung zu machen. Aber das ist dieses Zeug, wo irgendwie Tabak nur erhitzt wird und nicht verbrannt. Aber man raucht dann quasi doch noch, aber man hat eben keine stinkenden Klamotten, keine stinkenden Finger. Man kennt das Zeug. Naja, und dann hatten wir so halb und jetzt seit diesem denkwürdigen Wochenende sind zu Hause überhaupt keine Zigaretten mehr. Tina hängt noch immer am IQOS, ich bin komplett weg. Drückt mal die Daumen, dass das so bleibt. Gratulation. Klingt gut, ja. Ja, das ist nicht das erste Mal, dass ich so mit dem Rauchen aufhöre. Ja, wollte gerade sagen. Genau. Einfach schön ein Saufen gehen, sich danach scheiße fühlen und dann sagen, also habe ich da überhaupt keinen Bock mehr drauf und dann dabei bleiben. Ja, ist gut. Klingt komisch, ist aber so. Die Schocktherapie, der Alkohol. Ja, liebe Kinder, ihr könnt jederzeit beim Rauchen anfangen. Ich habe den perfekten Tipp, um wieder damit aufzuhören. Dann hoffen wir, dass du das nächste Mal zu berichten weißt, dass es immer noch so ist. Das hoffen wir alle. Ja, sehr, sehr schön. Was ist, wenn es nicht so ist? Das müssen wir zur Strafe machen. Dann fange ich wieder von vorne an. Nächste, Oktoberfest ist ja nächstes Jahr auch wieder. Das ist ja praktisch. Gut. Ja, witzig fand ich, genau. Du warst in dem Zelt, hast gewartet, bis es irgendwann richtig voll war und die Leute wahrscheinlich auch alle voll waren. Wie war es so von der Atmosphäre? Also war es entspannt oder gab es Ausraster? Nein. Na, das war schon mal gut. Nichts, was ich irgendwie mitgekriegt hätte. Es war wirklich sehr entspannt. War toll. Sehr gut. Es wurde zum Tanz aufgespielt. Es war alles ein bisschen sehr auf Party irgendwie ausgerichtet, auch, also Teil, ja, natürlich, klar, Oktoberfestmäßig. Es war, also vielleicht kennt der eine oder andere, um eine Parallele zu bringen, irgendwie, was ich irgendwie da den Bierkönig oder den Megapark auf Mallorca, wo man auch immer darauf aus ist, wir müssen die Leute dazu bringen, dass sie noch ein bisschen mehr trinken und dass sie noch mehr Zeit hier verbringen und dass sie noch mehr tanzen und feiern und die befohlene Fröhlichkeit. Und das war dort eben auch so. Also entweder hast du ein bisschen Musik aus der Retorte gehabt, sprich quasi vom Band oder von der CD besser gesagt. Da gab es erst so ein bisschen bayerische Marschmusik, wenn du so willst, Blasmusik. Dann gab es die Liveband, die Kraxelhaxer, die zum Tanz aufgespielt haben. Und dann haben die auch mal Pause gemacht. Dann gab es irgendwie einen DJ und was auch immer an Musik gespielt wurde, Das lud alles dazu ein die Tanzfläche zu stürmen. Und ja, es wurde sehr, sehr viel geschwitzt den Abend. Okay. War wirklich eine ordentliche Sause. Ja. Wenn einem sowas gefällt, da hinkommen, Eintritt 20 Euro. Oh, du musst Eintritt bezahlen? Und plus Getränke. Und so eine Maß kostet 30 Cent mehr als im Vorjahr noch. Das heißt, jetzt sind wir bei 13,20 Euro. Ich wollte gerade sagen, 13 für Euro den Liter Kräutertee vom Fass. Ja. Wahnsinn, ey. Naja, da lässt man eine Menge Geld, glaube ich. Ja, in der Tat. Ja, so ist das, aber cool. Und jetzt natürlich die Gelegenheit, auch nochmal, gehst du nochmal auf den Oktoberfest irgendwie jetzt in Berlin? Ja. Ja, probier's mal alle aus. Als nächstes sind wir wieder in einer kleinen, das ist nicht Kleingartenkolonie, sondern erstmal sind wir beim Tennis- und Sportverein Rudo. TSV Rudo, ja. TSV Rudo, da ist jetzt am kommenden Wochenende ein Oktoberfest und dann gibt's in einer Kleingartenkolonie bei uns ums Eck. Eine Woche später, also in 14 Tagen dann, da sind wir dann auch auf dem Oktoberfest. Ui, da geht's richtig. Ja, die Sommerfeste sind vorbei, jetzt kommen die Oktoberfeste und wenn die vorbei sind, dann kommen schon die Weihnachtsfeiern etc. Also ja. Das ist ein ereignisreiches Jahr, was das angeht. Ganz gut, Stefan. Ja. Den letzten Tipp, den du gegeben hast, den bin ich ja gefolgt. Also dem Oktoberfest-Tipp würde ich jetzt nicht unbedingt folgen. Mhm. Und wie du schon sagst, du musst ein Typ für sein, ich bin nicht. Aber ich habe, kann ich allen empfehlen, Tim Burton gemacht. Ich habe es in der Premium-Variante gemacht. Ich weiß jetzt nicht, ob es das wert ist, 22 statt 38 statt 22 Euro zu bezahlen, mhm. aber ja, war okay. Also ich hab, ich fand's cool, gute Ausstellung. Ja. Ja, für die 16 Euro extra erkaufst du dir wenigstens nicht den Schmerz spüren zu müssen, den ich spüre, weil ich habe Batman nicht gesehen. Aber du, ja, da war der Pinguin halt. Jetzt wertet es nicht so ab. Das nee, sind, letztendlich sind es nur 4 Räume mehr oder so gewesen. Und die Räume sind ja auch relativ übersichtlich. Ja, das waren die Highlights. Was du halt, wenn du zweimal durch die Ausstellung gehst, man ist ja beim ersten Mal ein bisschen getrieben und dann kann man beim zweiten Mal nochmal nachchecken. Hm. Nicht nur die Räume, die man verpasst hat, sondern auch ja, so. Krass. Und du hast 12% Rabatt auf die Artikel da, also hier auf dem Merchandising-Shop. Ach, okay, ja. Wobei jetzt dann nichts Weltbewegendes ist, Notizbücher, Aufkleber, Magneten. Stifte. Ja, also aber wie gesagt, die Ausstellung kann ich empfehlen. 22 Euro reichen meines Erachtens auch, aber wem es nicht wehtut. Ja, also wer mehr darüber nochmal wissen will, Tim Burton im RAW-Gelände, auf dem RAW-Gelände. Genau. Letzte richtig. Folge haben wir ausführlich darüber gesprochen. Richtig, genau. Hört euch nochmal die Folge 146 dementsprechend an. Ja, kann ich ja gleich mal anschließen, weil ich habe auch was gefunden, was bald in Berlin eröffnet. Und ihr habt das zuerst gehört. Oh. Aha. Oh. Für alle Fans von Lego, vielleicht sagt euch das mal. Lego, hab ich schon mal gehört. Ich hab's auf dem Zettel, aber noch nicht angeguckt. Ich bin gespannt. Nein, das macht er auch erst auch im Oktober. Ja, genau. Genau. Und zwar ab Oktober gibt es in Berlin Art of the Brick. Ja. Das ist die Lego Lego Expo, also Lego Ausstellung. Genau. Ah. Und die ist jetzt schon in ganz vielen Ländern gewesen, nämlich in über 100 Städte in 24 Ländern. Und jetzt kommst du nach Berlin, ab Oktober. Haben wir da schon ein Datum? Ich hab nicht zugehört. Ja, ab 8. Oktober. 8. Oktober. Preis 15 bis 25 Euro und es gibt über 100 Skulpturen aus Lego-Steinen zu entdecken. Also super, ein Must-See für alle Lego-Fans und wer ist das nicht von uns? Ne? Also genau. Ja. Und wo findet man das? Im Marco gerade auf meinen Notizen. Vielleicht kennt ihr das, ich kenne es nicht. Kank oder Chunk in der Karl-Marx-Straße, sagt es einem in was? Welcher Karl-Marx-Straße denn? In Neukölln. Genau. In Neukölln. Ja. Ecke Anzengruber-Straße. Ja. Ecke Anzengruber, das ist unweit von dir. Meiner Residenz, ja. Genau. Sagt ihr das was? Das ist so ein altes Kaufhaus. C-A-N-K. C-A-N-K, das kann eigentlich nur C und A heißen. Hä? C1K sagt mir überhaupt gar nichts. Gut, aber wie gesagt, ab 8. Oktober geht's los. Karten kann man online kaufen und circa eine Stunde geht's. Straße, Ecke Anzengruber. Ich schätze mal, wird nicht so voll werden. Ist jetzt nicht gerade ein touristischer Hotspot, das aber stimmt. Kommt vielleicht gerne vorbei. Vielleicht wird es einer. Aber genau. Die Dinosaurier-Ausstellung Jurassic World war ja auch nicht, war ja mit Schöneweide auch eher am Rande von Berlin. Ja. Nicht am Rande von Berlin, das ist natürlich Quatsch, aber in einem Gebiet von Berlin, wo man nicht unbedingt jeden Tag und vorbei. Mhm. Diese Ausstellung hat sich erledigt, die wurde ja nach unserem Gefühl so unendlich verlängert. Genau. Aber jetzt ist sie wirklich vorbei. Sie zieht weiter, die Karawane zieht weiter. Jetzt kommt eine neue und wir berichten euch garantiert, wie es war. Einer von uns wird garantiert hingehen. Na? Gut. Ja, da kann ich fast anschließen mit einem richtig krassen Erlebnisbericht. Ja. Ich habe mir einen Serranfeld-Schaber gekauft. Serranfeld. Nicht Serran, natürlich nicht. Serranfeld. Du ist. Ed Sheeran. Habt ihr Erfahrung damit? Ja. Okay, warum hat mir das keiner erzählt, dass das für 8 Euro so viel Spaß für wenig Geld? Ja, also wieso? Was hast du denn für Spaß damit? Ich bin geflasht. Ich denke seit 6 Jahren die paar Mal überkochende Milch und Kartoffelschaum und alles ist eingebrannt, weil es mit herkömmlichen Reinigungsmitteln nicht zu bewältigen war. Ja. Und jetzt habe ich mich mutig an so einen Serranfeld-Schaber gewagt und ich kann das Ding verkaufen für neu. Glänzt. Also nicht den Serranfeld-Schaber, aber... Den Schaber schon, aber nicht die Klinge darin. Ja. Nee, aber den Herd. Das Serranfeld, was ich damit gereinigt habe, sieht aus wie neu. Also ich war wirklich geflasht und das für nur 8,50 Euro oder so mit 100 Ersatzklingen. Ja. Bei Amazon. Wir verlinken das nicht. Genau. Aber ihr könnt ja mal bei Amazon selber suchen. Ja. Das war quasi mein Highlight. Okay. Jetzt werden. Nein. Ja, also. Ja, und weil das nicht so dolle war, habe ich auf nebenan.de, wo ich ja jetzt ab und zu auch mal gucke, zwei sehr witzige Fundstücke gehabt, die ich euch unbedingt mitteilen wollte. Fundstück Nummer 1 war eine Meldung von, ich glaube sogar von heute. Das kann ein bisschen dauern, weil René ist jetzt nicht so gut vorbereitet. Ja, ich wusste nicht, dass ich mein Handy benutze. Wer kennt das nicht? Während der Sendung, weil das ist ja eigentlich nicht erlaubt. Mhm. Genau, also die eine Sache, die ich gelesen habe, war, liebe Nachbarn, aufgepasst, am kommenden Donnerstag zwischen 19 und 21 Uhr hat mein Sohn seine erste Fahrstunde auf öffentlichen Straßen. Zur eigenen Sicherheit zu Hause bleiben. Liebe Grüße, Marie. Ja. Das ist doch ein Beitrag für Notes of Berlin. Ja, das war wirklich sehr, sehr cool. Stimmt, die stehen da immer am U-Bahnhof, ne? Auf den großen Plakaten. Die stehen auch manchmal Notes of Berlin irgendwie. Notes of Berlin ist nichts weiter als ein Typ, der vor über 10 Jahren losgegangen ist und so lustige Zettelchen einfach gesammelt hat. Ich habe mir neulich da das Buch online bestellt und habe auch meinen ersten Notes of Berlin jetzt gerade eingereicht. Von dem berichte ich, sobald René durch ist. Ah ja, dann, ich habe nämlich noch ein zweites, das wird auch Notes of Berlin brauchbar sein. Ich habe den Kalender vor einigen Jahren gehabt, diesen Abreißkalender, auch ganz witzig. Und ja, Insta hat er ja auch einen Account, der regelmäßig befüttert wird mit tollem Inhalt. So, ich habe ein Foto gemacht von etwas, was ich gar nicht wollte, Stefan. Du siehst so schön aus. So, nein. Das zweite Ding ist, der Betreff des Posts ist Durex Hautnah XXL. Einige wissen jetzt schon Bescheid. Durex, das sind... warte, sag nichts. Warte, jetzt kommt es nämlich. Leider habe ich die falsche Größe. Daher tausche ich sie gegen eine 400-Gramm-Packung Käse. Die Verpackung ist noch verschlossen. Der Post ist von einer Frau. Das ist schon mal witzig, aber das Witzige kommt jetzt erst. Die Antwort von einer Carola. Hi Sue, ist das eine Strumpfhose oder eine Leggings? Ja, genau. Gute alte Durex-Strumpfhose. Sie wurde aufgeklärt, dass es 8 Kondome sind und die Urheberin schrieb nochmal dazu, es ist tatsächlich XXL, was abzugeben ist, also wenn da Fragen aufkommen. Unbenutzt. Ja, wahrscheinlich auch unbenutzt. Nur wenig benutzt. Genau. Ja. Kaum Gebrauchsspuren. Nur kurz getragen. nur den hinteren Teil benutzt. War ja die falsche Größe. Ah, ja. Wie stellt man das eigentlich fest, dass die falsche Größe ist beim Anprobieren? Die waren ja offensichtlich noch das komplett. Das geht nicht anders. Ja. Nee. Es hat eine Frau bestellt. Ja. Die Verpackung ist noch voll. Da wird sie ja dann beim ersten Blick festgestellt haben, oh, sorry, wir müssen verschieben, ich habe die falsche Größe gekauft. Es kann auch sein, dass sie den nur benutzt hat, um damit... also es gibt ja Frauen, die benutzen ein Dildo einfach auch mit Präservativ. Das kann sein. Und da hat sie gesagt, ach verdammt, ich habe mir jetzt nur noch den kleineren geholt. Hätte sich auch den größeren Dildo kaufen. Siehst du, herzlich willkommen im Aufklärungspodcast. Ja. Genau. Und dann nur noch, wenn wir in der digitalen Welt schon mal sind, ich hatte noch ein zweites Erlebnis und zwar eBay Kleinanzeigen. Jetzt nur noch Kleinanzeigen. Ja. Obwohl im Titel der Seite immer noch steht, eBay Kleinanzeigen heißt jetzt Kleinanzeigen. Ich habe was verkauft und im Zuge des Verkaufsgesprächs bekam ich eine Nachricht irgendwann mal zwischendrin, die sagte, ich kann Ihnen doch vertrauen, oder? Fragezeichen. Ich hatte nur eine Begegnung mit einem nicht so guten Mann. Deshalb frage ich dich noch einmal. Ich bin jetzt bereit zu zahlen. Der Preis ist sowieso mit Versand, richtig? Ja, was antwortet man auf eine Frage, ich kann dir doch vertrauen? Das ist der Punkt, an dem die Verbrecher ehrlich werden und sagen, hätte ja klappen können. Ja. So, ich habe dann geschrieben, dass ich bereit bin, jegliche Beweise zu erbringen, dass ich vertrauensvoll bin. Ne? Mhm. Und daraufhin kam, aus irgendeinem Grund möchte ich Ihnen vertrauen. Geben Sie mir die Details für die Zahlung. Ich kann sagen, wir haben die Zahlung abgewickelt. Der Artikel ist angekommen, ich habe das Geld bekommen, alles so wie es sein muss. eBay Kleinanzeigen hat für mich wieder mal richtig gut funktioniert. Ah ja. So viel Vertrauen habe ich vielleicht noch in die Technik, aber in die Menschen nicht mehr. Offenbar meine Verkaufspartnerin auch nicht. Aber jeder macht andere Erfahrungen. Sie war sehr glücklich darüber, dass ich ihr auch regelmäßig den Update ihres Pakets geschickt habe. Ah. Ja, nee, was ich verschicke prinzipiell nicht. Ja, ich wollte auch nicht verschicken und dann habe ich gedacht, ach komm. Und tatsächlich über Hermes funktioniert das ja unkompliziert und einwandfrei. Da bin ich raus. Ja, wenn du mal ein Päckchen verschicken willst, ruf mich an. Ich helfe dir bei Hermes. Dann kommst du vorbei und... Da wollte ich nicht vorbeikommen, ist alles digital. Du musst nur das Päckchen irgendwo zu einer Tankstelle, zu einem Nähshop oder irgendwo hinbringen. Sehr gut. Sehr gut, sehr easy gut. Easy peasy, würdest auch du hinkriegen. Ich ergänze mit meinem hoffentlich ersten Beitrag zum reichhaltigen Ensemble bei Notes of Berlin. Ja. Das ist ein Zettel an einer Haustür. Nicht Wohnungstür, sondern Haustür. dort steht auf dem Zettel, bitte nicht in den Hausflur kotzen. mit drei Ausrufezeichen. Vielen Dank, HW. HW, dürfen wir davon ausgehen, steht für Hauswart. Oder Hans Werner. Ja. Nein. Und ja, ich habe das schon selber auf meinem Instagram-Account irgendwie gepostet mit der Bemerkung, da fragt man sich doch, ach du Scheiße, wo bin ich denn hier gelandet? Was ist denn hier los? Ja. Was stimmt denn in der Welt da draußen nicht? Wo soll man denn sonst hinkotzen, wenn ich in den Haus fuhr? Was muss passiert sein, dass sich jemand genötigt sieht, diesen Zettel aufzuhängen? Und richtig, wie sehr wird jemand, der in einer Notlage ist, sich vorher erst einen Zettel durchlesen? Tja. Oder ist das so ein Ding, dass du sagst, oh, ich müsste jetzt eigentlich mal kotzen, wo gehe ich denn jetzt am besten hin? Richtig. Selbstverständlich. Ja. Heute lasse ich die Katze in mir raushängen und überlebe morgens noch vor dem Aufstehen. Wo kotze ich heute hin? Ja, richtig. Ich kann übrigens, da kann ich auch mit einem keinen Zettel, einem digitalen Zettel noch aufwarten. Ich habe neulich in meiner App, die mein WLAN scannt, die hat nach Kameras gescannt. Dann habe ich gesagt, komm, aufhören damit. Und dann kam ein Dialog, nicht mehr nach Kamera suchen und zwei Buttons, abbrechen oder abbrechen. Ich war mir jetzt unsicher, welcher der richtige Abbrechen-Button ist. Ein fettes Abbrechen und ein... Normales. Ja, das ist Manipulation. Ich wurde eigentlich schon auf den linken Abbrechen-Button hin manipuliert. Ja. Ja. Und hat er abgebrochen? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ja. Irgendwas wurde er wohl abgebrochen haben. Möglicherweise nimmt das noch heute auf. Ja. Wir wissen es nicht. Also viel zum Thema... Er scannt noch heute. Wenn Softwareentwickler ihre Software nicht testen, ich kann ja verstehen, er meinte Scan abbrechen oder die Aktion des Abbrechens abbrechen. Aber Jungs... Es ist wahrscheinlich ein Übersetzungsproblem. Oder so. Das kann natürlich auch sein. Möchten Sie nicht doch nicht wirklich noch dicht Loch lieber nicht doch abbrechen? Ja. Ja, nein, vielleicht. Bitte ankreuzen. Aber wir waren immer noch in unserem aktuellen Teil, was ist in den letzten zwei Wochen passiert. Ja. Und ich bedanke mich noch ein weiteres Mal für diese Frage. Ich habe leider noch etwas hinzuzufügen. Ich sagte, ich musste Schmerzen erleiden. Oh, ja. Ich habe euch im Vorfeld schon ein Foto davon geschickt. Ach ja, ekelhaft. Und zwar... Widerlich. Ja, furchtbar. Widerlich. Ja, ich sage nur stichwortartig... Autschen, nicht Autsch, sondern Autschen mit einem N wie Nordpol, als Reminiszenz an René Marek, den wir ganz herzlich grüßen, und seine beliebteste Puppe, The Maulwurfen. An der Stelle, seid froh, dass wir ein Podcast sind, ach, der heute auch mit Video ist, aber egal, ihr werdet das Bild nicht sehen. Ja. Nein, ich werde jetzt mein Schienbein auch nicht entblößen. Sehr schön. Nee, dann gehen ja hier die Gäste. Ja. Also Autschen, Doppelpunkt, mein Schienbein. Ja. Es begab sich zu der Zeit... Das war das vergangene oder das Wochenende davor? Muss schon davor gewesen sein. Na, jedenfalls, der Sommer schickte sich an, sich zu verabschieden. Es waren also die letzten zwei Tage, Samstag und Sonntag, mit definitiv über 30 Grad. Und danach sollte es rapide runtergehen mit den Temperaturen, was es auch tatsächlich tat. Also die Meteorologen hatten mal recht. Und Tina und ich so, Mensch, wir müssen das irgendwie noch ausnutzen. Also haben wir einen Plan geschmiedet. Wir werden einfach das Wochenende in Wandlitz verbringen. Schön beim Wandlitzsee, da können wir noch ein bisschen planschen, das schöne Wetter genießen. Ja, wie kommen wir denn am besten dahin? Wollen wir mit dem Auto runterfahren? Naja, nee, ist zu profan. Mit der Bahn da runter? Zu professionell. Ja, nee, komm, wir müssen uns auch ein bisschen bewegen. Also, mit dem Fahrrad vom Blub, wo wir wohnen, bis zum Südkreuz. Dann dort in die S-Bahn gestiegen, in die S2 Richtung Bernau bis nach Bernau. Von dort aus dann nochmal weiter Richtung Nordwesten, halb durch den Wald bis nach Wandlitz. Das hat dann nochmal ein knappes Stündchen gedauert. Dann waren wir dort. Aber auf dem Weg dahin bin ich mit meiner sportlichen Fahrweise auf dem Fahrrad leider etwas daneben gelegen. Sprich, ich bin neben die Pedale getreten und die linke Pedale ratschte einfach von oben bis unten über mein linkes Schienbein. Durch dein Schienbein. Und es sieht offener Bruch. Es sieht leider, es ist alles in Ordnung und auch die Knochenhaut nicht beschädigt. Mhm. Es sieht deutlich schlimmer aus, als es ist. Mittlerweile ist auch alles schon ganz gut wieder so weit abgeheilt, dass sich der Schorf jetzt langsam löst. Aber weitere Details möchte ich euch ersparen. Der Ausflug selber hätte ganz toll sein können. Wir waren dort angekommen und wir so, mein Gott, ist ja jetzt schon so heiß, wir sind so viel Fahrrad gefahren, lass mal gleich irgendwie in den See. Wir wollten dann da in dieses Strandbad Da mussten wir uns erstmal anstellen, aber haben wir gesagt, scheiße, wir gehen jetzt erstmal was trinken, um uns ein bisschen abzukühlen und dann suchen wir uns erstmal eine Bleibe, weil wir haben ja gesagt, wir wollen übers Wochenende, also wir wollten die Nacht dort verbringen. Und das Einzige, was wir herausgefunden haben, warum wohl möglicherweise es nicht möglich war, dort ein Zimmer zu kriegen in der gesamten Ortschaft und 10 Kilometer Umkreis, war wohl die gerade stattfindende internationale Funkausstellung in Berlin. Ist eine mögliche Erklärung, kann ich nicht unmittelbar nachvollziehen, weil Wandsitz ist dann doch schon ein paar Meterchen weg von Berlin, aber sei es drum, wir haben einfach kein Zimmer gekriegt. Zumindest keins unter 200 Euro die Nacht, so nach dem Motto. Das ist ja was anderes. Ja, nee, da hört es dann aber auch auf. Ja. Also sind wir dann unverrichteter Dinge quasi wieder nach Berlin abgezogen. Nicht ohne vorher doch nochmal in diesem Strandbad gewesen zu sein. Und im Wandelsee waren wir aber, und das müssen wir zu unserer Schande gestehen, nur bis zur Hüfte. Es war so arschkalt, das Wasser. Oh. Das habe ich ja selten so erlebt. Und Tina ist da nicht ganz so verpimpelt wie ich, aber selbst die war nicht so weit im Wasser und hat gesagt, nee, also selbst mit kalt abduschen vorher, mehr geht nicht. Mhm. Okay. Liegt doch dein Telefon drauf. War eine kleine Regieanweisung. Ich habe noch was, eine Frage. Du hast eine Frage zu Wandlitz? Nee, zum Wannsee. Zum Wannsee, dazu komme ich jetzt erst noch. Okay. Also wir sind unverrichteter Dinge wieder nach Hause, auf dem Weg nach Hause noch was gegessen, alles klar. Und nächsten Tag haben wir gesagt, scheiße, das ist immer noch ein heißer Tag. Diesmal fahren wir ins Strandbad Wannsee. Mhm. Wieder auch wieder mit dem Fahrrad in die Bahn. Genau, sind wir bis nach Schöneberg gefahren, dann mit der S1 runter nach Nikolassee, interessanterweise. Und von dort aus läuft man dann noch ein paar Meterchen bis zum Strandbad Wannsee. Unser Pech an dem Tag war, dass da der Berlin Man oder Berlin Woman stattfand, also so eine Ironman-Geschichte, so ein Triathlon. Ein Hobby-Triathlon und der führte genau zum Strandbad Wannsee, also da war dann sozusagen das Ende und wir mussten aber deren Weg kreuzen, deswegen mussten wir da ein paar Minuten warten, bis das klappte, das war auch etwas voll auf dem Weg, aber gut, mit unseren Fahrrädern sind wir schnell am Puls vorbei und mussten dann nicht mal anstehen und haben dann ein paar Stunden im Strandbad Wannsee verbracht, wobei ich sagen muss, ja, es ist schon halber Lost Place. Oh, war voll? Es war eben nicht voll. Okay. Und es war auch die Hälfte des Geländes und der Gebäude abgesperrt. Weil es alles baufällig ist. Wo so warm ist? Nee, du sagst, doch, war es. Ja, natürlich. Okay. Ja. Das sagte ich ja eingangs. War noch sozusagen offiziell offen? Weil ja. Muss ich Eintritt bezahlen? Ja. Ah, ja. Man bezahlt 5,50 Euro, bezahlt man Eintritt. Und wie gesagt, das war sehr viel irgendwie abgesperrt. Man kann noch eine Menge machen, man kann noch alles machen. Also du kriegst noch deine Freibad-Pommes und du kriegst noch mal irgendwie was zu trinken. Und du kannst dir auch mal einen Sonnenschirm ausleihen und du kannst dir einen Strandkorb ausleihen. Also alles, was dazu gehört. Ja. Aber es kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass Teile des Gebäudekomplexes bereits schon abgerissen wurden und dort nur noch quasi die Stahlgerüste, der Rohbau steht. An anderer Stelle kannst du gar nicht mehr auf die Gebäude rauf, weil die einzelnen Fliesen, die Bodenfliesen sich gelöst haben. Das heißt, Unfallgefahr. Okay, das klingt wohin da, Lost Place. Ja. Vielleicht ist deshalb so wenig los gewesen da. Weil die Leute was bezahlt da man da Eintritt? 5,50 Euro, sagt er gerade. So geht eigentlich. Ja, absolut. Also ich war am Teglersee gewesen, also andere Ende quasi. Wahrscheinlich zum selben Wochenende. Und es war rappeldicke voll. Aber kann ich nur empfehlen, Reiswerda, die Ecke. Mhm. Eine schöne Badestelle. Man muss sich ein bisschen daran gewöhnen, dass man nicht flach liegt. Das ist ein bisschen abschüssig, das Gelände, aber da finden sich Techniken, dass man da nicht ins Wasser rutscht unfreiwillig. Nee, und es war wirklich richtig cool, Wasser war super erfrischend. Also das war nochmal den Sommer in vollen Zügen an diesem einen Tag genossen. Ja, prima. Ja. Ja. Ja, wir dachten, das ist die letzte Gelegenheit und nun wieder da. Altweiler-Sommer. Ja, also das ist wirklich sehr überraschend. Ja. Es gab natürlich noch dieses eine denkwürdige Ereignis und zwar Tina und ich, wir machen dann ganz gerne so den Strandspaziergang, aber innerhalb des Wassers, was ich genutzt habe, um ein paar Süßwassermuscheln aus dem Wannsee zu fischen. Okay. Herrlich. Ja, also so Muscheln direkt so in der Großstadt zu finden, ist für mich immer so ein Highlight. Heute ist es vielleicht nichts Besonderes. Die klassische Miesmuschel. Nein, Miesmuscheln nicht. Nee, was Muscheln denn? Austern oder was? Ja, so Herzmuscheln findest du. Ach so, die, ja, mit den Rillen, die. Ja. Genau, sowas in der Richtung. Und was machst du mit den Knacks, die du dann auf, guckst rein? Natürlich nimmst du keine geschlossenen Muscheln aus dem Ökokreislauf, sondern du nimmst nur die Muschelschalen von bereits geknackten oder verstorbenen Muscheln, die an den Strand gespült werden. Ja, der Sommer ist vorbei, aber trotzdem als Info, das Sammeln von Muscheln ist in manchen Ländern verboten, also die mit nach Hause zu nehmen. Muschelschalen? Ja. Ist in Spanien möchte ich behaupten, ist es verboten. Betrifft dann bestimmte Muschelarten. Mhm. Ja. Also bei geschlossenen Muscheln kann ich das noch nachvollziehen, aber bei den sowieso nicht. Muschelschalen, das macht irgendwie keinen Sinn. Und hier an der Ostseeküste, die Donnerkeile zum Beispiel, die wurden alle komplett weggesammelt. Okay. Gibt es nicht mehr. Donnerkeile, kennt ihr? Nein. Ja, kann alles mal, was man googeln kann. Hausaufgabe an euch da draußen an den digitalen Empfangsgeräten. Welche Muschelarten darf man nicht über die Grenze bringen nach Deutschland? Mhm. Und wann ist der Donnerkeil? Seit wann ist der Donnerkeil nicht mehr auffindbar an der Ostsee? Ui. Und was ist das vor allem? Also ich weiß es, aber ich möchte dem nicht vorgreifen. Ist er nicht mehr auffindbar. Es fehlt noch der letzte Halbsatz von meinem Bericht, nämlich während dieses Strandspaziergangs. Dieses Strandspaziergangs haben wir einen Wasservogel gesehen. Ich habe den auch fotografiert ein paar Mal, habe das René geschickt, weil René ist ja unser Hobby-Ornithologe und er sollte uns sagen, was für ein Wasservogel das wo ist. Und damit übergebe ich nahtlos an René. Ja, ich muss dir sagen, ich bin dir sehr, sehr dankbar für diese Zusendung, weil das weckt den Jäger immer in mir. Und ich habe auf Anhieb festgestellt, dass es auf jeden Fall ein, entweder, was habe ich gesagt, ein Regenpfeifer oder ein Strandläufer, sowas in die Richtung ist. Ne? Also ich habe ihn nicht erkannt, den Vogel, muss dazu sagen. Ich konnte nur die Art erkennen, ich bin nicht so mit Wasservögeln. Und dass ich den Vogel nicht auf Anhieb erkannt habe, war auch ein sehr gutes Zeichen, denn dann kann es sich nur um eine Rarität handeln. Mm. Und ich bin mir ziemlich, also ich kann mit 100%iger Wahrscheinlichkeit sagen, dass es ein Vogel der Art Calitris ist, also ein Strandläufer. Aber ich konnte die Unterart nicht bestimmen, weil ich habe das abgeglichen mit ganz vielen Daten, was in Berlin von dieser Art gesehen wird. Und in den Orten, wo ich gesucht habe und die relativ gut frequentiert sind, wurde diese Art tatsächlich überhaupt nicht gemeldet. Okay. Wow. Ja, also ein Erlebnis war es auf jeden Fall. Ja. Jeden Tag ein Abenteuer. Definitiv ein Durchreisegast. Vielleicht ist er deswegen nicht gemeldet worden. Ne? Passte von der Jahreszeit. Ja, der ist gerade auf dem Weg irgendwo anders hin. Da passiert das schon mal, dass man auch ein paar Exoten sieht. Hm. Ja. Aber gut, dass er das bei dir ausgelöst hat, dass das irgendwas Besonderes sein muss. Ja, hat René dich schon. Also wenn du mir Stockenten oder Nebelkrähen schickst, dann stimmt irgendwas nicht mit dir. Aber tatsächlich mal. Das war eine gute Herausforderung und hat mich auch wieder ein Stück näher gebracht der ganzen Thematik. Ja. Ja, cool. Das war gut. Ich werde in Zukunft noch etwas immer die Augen mehr darauf aufhalten. Achten. Es ist auch gerade hier, mich irritiert, mich macht das völlig fertig. Hört ihr dieses Geräusch? Ah nee, der Vogel. Welches von den das vier? Das Gequietsche. Ja. Ja, echt die ganze Zeit will ich sehen, was das ist, weil ich nämlich ganz stark da auf einen Zaunkönig oder so tippe. Mhm. Bei Jungvogelzeit ist eigentlich vorbei. Das macht mich völlig, ich kann es nicht ausblenden. Das ist, glaube ich, kein tierisches Geräusch. Ja, ich habe auch überlegt, ob hier irgendwas einfach nur wackelt vom Wind. Ne, da oben ist doch... Das ist eine Taube. Das ist eine junge Ringeltaube. Ja, aber ist das Dach, du willst mir erzählen, wenn eine 200-Gramm-Taube über ein Dach läuft, dass es quietscht? Ich wette. Wir kriegen es raus. Es ist eher etwas, was durch den Wind bewegt wird. Ja, würde ich auch sagen. Gut, ist ja auch egal. Wir werden es heute nicht gelöst bekommen. Ja, genau. René wird so oder so die ganze Zeit sauer überbleiben, weil er kriegt es nicht ausgeblendet. Nee, genau. Aber jetzt vielleicht mit dem Wissen, dass es... tatsächlich die fette Taube ist, die da über das Dach läuft. Ja, genau. Wir bleiben einfach mal auf dem Wasser, weil ich habe auch noch ein Wassererlebnis. Wassererlebnis, ne? Ja, wir hatten nämlich... Hoffentlich nicht in der Nacht. Nee, nein, nicht dieses Wassererlebnis. So alt bin ich ja noch nicht. genau, ich war nämlich auf dem Mückelsee mit meinem Kollegen. Auf dem Großen oder auf dem Kleinen? Das ist, glaube ich, also es ging auf der Dahme los. Ja. Und die geht ja dann in den Mückelsee, glaube ich, über, ne? Also so in dem Bereich Wendenschloss, Köpenick, Wendenschloss, Schmöckwitz. Ja. Schmöckwitz, okay, also die südöstliche Ecke. Dann kommst du gleich in den großen Mückelsee. Ja, der kleine Mückelsee ist ja noch westlich. Genau, und wir hatten dort quasi unser Sommerfest auf einem Floß verlebt, einen Tag lang. Also von der Firma her. Hm? Von der Firma her. Genau, von der Firma her. So ein Live-Floß? Ja. Ein Live-Loops, genau, ohne Fremdleute sozusagen, ne, nur wir, und wir durften auch alleine fahren. Und kann man das ohne Führerschein fahren? Ja, das haben wir auch schon mal gemacht. Es kommt auf das Los drauf an. Also wir hatten eins für 18 Leute, glaube ich, insgesamt. Ja, aber ich glaube, der Führerschein hängt am Tempo des Floßes. Richtig. Aber da ist auf der Spree ja eh nur langsam fahren. Da ist eh limitiert, richtig. Genau, ja. Da geht das. Ne? Also auf der Spree sage ich, offen natürlich meine ich Berliner Gewässer, Seen sind dem ausgenommen. Aber war schön, wir sind erst ein bisschen gefahren, so 2 Stunden, glaube ich. Dann haben wir irgendwie geankert, schön gegrillt, gegessen und so weiter. Und dann sind wir weitergefahren. Dann haben wir noch ein paar andere Boote überfallen. ja, wir haben auch andere Boote gesehen, so Junggesellenabschiedsboote und was ist da alles? Genau, wo man immer vorbeifährt. Genau, Leben versaut. wirklich, wirklich schön. Wir hatten natürlich das Pech, wir haben genau den Tag erwischt, bevor es wieder so warm wurde. Wo es so doch regnerisch dann nachmittags war und kalt letzten Freitag. Aber es war trotzdem gut, weil das Boot war zu von innen. Und das war sehr gut. Ja, auf dem Wasser kann es sehr unangenehm sein. Ja, aber ein schönes Erlebnis. Habt ihr mit Grill drauf gehabt? Wir haben einen Grill drauf gehabt. Habt ihr auch gegrillt? Ja, haben wir. Hatte ich gerade erzählt. Sorry. Ich vertrete immer den Zuhörer, der kurz eingenickt ist. Ja, genau. Und eine Toilette ist dort auch, ne? Und, auf dem Boot? Ja, es gibt auch verschiedene. Oh, schön scheißen gehen. Ist ja wichtig, wenn du viel trinkst und auf dem Wasser, ne? Dann gehst du ins Wasser kurz. Hätte man auch machen können, aber hat keiner gemacht. Die Fische machen auch ins Wasser, alles gut. Also wirklich, wirklich schön. Und als Beispiel, wir haben das, glaube ich, beim Robinson-Floß gemacht im Wendenfloss, dort das Boot oder das natürlich Floß gibt es auch noch Spreeflose oder Schwimmen viele, in Berlin. Richtig, ja. Ohne Fluss nichts los, gibt es auch noch am Treptower Park, glaube ich. Da hatten wir, glaube ich, mal was gemacht, Marc, ne? Ja. Zu unserer damaligen Zeit. Die obligatorische Frage, weißt du, was es gekostet hat? Ich habe mal nachgeschaut, circa 400 Euro das Boot für pro Person. Leute. Nee. Nein, was pro Boot. Und das ist dann, finde ich, total in Ordnung. Also wenn du dir das teilst, ne? Ja. Also bei uns hat es natürlich die Firma bezahlt. 400 Euro sind völlig in Ordnung. Für das Bier. Flatrate saufen, Oliver zu fressen, Koks und Nutten, alles bei. Und ist alles gut gegangen, keiner über Bord gegangen, also alles gut. Keiner das über Bord gegangen und das nennt ihr eine Party. Ja. Stimmt, bei euch wäre die anders abgelaufen. Nee, dann hätte es wahrscheinlich, Achtung, Übergang, eine Warnung gegeben. Ah, war ja wieder Warntag. Ja, wie war es bei euch? Morgens um 11, rabimmel, rabammel, rabum. Wie war es bei euch? Mein Handy, super, ohne Sirenen. Also mein Handy hat zum ersten Mal ein Geräusch gemacht, aber ich hatte das Gefühl, Handys waren noch das Einzige, was ein Geräusch gemacht hat. Ja, so war es ja auch. Ich hätte jetzt erwartet, dass man auch draußen auf der Straße entsprechende Geräusche hört. Ja, aber in Berlin, da sind die Sirenen ja noch nicht angeschlossen ans System. Dann ist der Test eigentlich schon arsch gewesen. Naja, also du hast natürlich an den Bushaltestellen die ganzen Anzeigen, die sind glaube ich schon verknüpft, die kommen. Oder hier an der Straße, für die Autofahrer die Informationen. Und wahrscheinlich im Radio. Das ist jetzt glaube ich das 5. Mal. Ja. Schon 2, ist hier doppelt. Das ist aber Rettung beim 6. Mal und Polizei. Ja. Abschnitt 51 sind wir hier, Wagen 08 war das. Wagen 08, genau. Schöne Grüße. Also ich war an dem Tag auf Arbeit und wirklich Punkt 11 hat das ganze Büro wirklich 10 Sekunden lang. Ich habe es auch über die Fenster gejault. Gehört von anderen Büros. Interessanterweise habe ich eine Kollegin, die auch mit uns um 11 Uhr sich übers Rappeln gefreut hat. Mhm. Bei ihr rappelte es um 11 Uhr 8 dann allerdings ein zweites Mal noch. Oh. Ich habe auch von Leuten gehört, wo es nach 11 Uhr erst gerappelt hat. Ich weiß nicht, ob es das zweite Mal dann war. Mhm. Also, Entwarnung oder so? Nee, siehst du, eine Entwarnung habe ich... bei mir stand in der Warnung eigentlich die Entwarnung schon mit drin. Ja, bei mir auch. Aber also ich muss sagen, es hat funktioniert. Ich habe festgestellt, dass irgendwie das Mobilfunknetz dann in ein paar Minuten nicht so stabil war bei mir. War vielleicht zu viel. Und interessant finde ich natürlich, mein Handy ist eigentlich auf lautlos, aber für so einen Alarm ist es nicht ausschlaggebend. Das stimmt allerdings. Ja, das stimmt. Ne? Das stimmt, ja. Das ist schon krass. Ja. Und anderswo gehen um 11 Uhr die Pager in die Luft, ne? Aber wir wollen da nicht. Wollen wir nicht weiter thematisieren, müsst ihr auch selber googeln, wenn ihr es verpasst habt. Handy, ich habe noch was zum Handy, genau. Und zwar ist mir neulich die Android-Nutzer unter euch, die haben ja wahrscheinlich standardmäßig so eine Google View irgendwie. Google Home oder was das ist, wo man dann Suchfeld hat und so. Ja. Und da gibt es jetzt einen neuen Knopf. Also ich habe das auf meinem Nicht-Android-Telefon auch, die Google-App. Und zwar ist ja mittlerweile Gemini eingebunden. Das heißt, ja, man kann nicht nur suchen, man kann auch Gemini benutzen. Aber Nummer zwei ist, unter der Option, wo man Fotos hochladen kann und erkannt wird, was auf den Bildern drauf ist, gibt es jetzt ein kleines rotes, eine kleine rote Note, wo man draufklickt. Eine Musiknote. La la la la la la la la la la la la. Dü dü dü dü dü dü dü. Kann man dann da reinsingen. Und mit viel Glück erkennt Google, Let it was be ist für ein Song ist. Let It Be von den Beatles. Und zwar sagt er, ja, es war jetzt blöd gewesen, dass wir dabei noch gequatscht haben, er hat es nicht erkannt, aber ich habe es isoliert getestet und es ist relativ, nee, es war bei mir 100% immer. Also die Lieder, die ich reingesungen habe, in meiner schrägen Tonlage, soll ich mal singen? Wurden alle erkannt. Also muss man so lange singen? Oder, ja, wollen wir, oder kann man die Melodie nee, man nur kann tatsächlich auch, ich habe, When I always loved you, ja. I always loved you, hat er erkannt. Ja, ja, also wirklich gut, keine Ahnung, wofür wir das mal brauchen das werden. Das probieren wir mal aus, ja. Dann machen wir ein Spiel draus. Ja, nee, brauchen wir nicht mehr, weil zuverlässig erkannt wird es jetzt. Aber ihr könnt, wenn ihr einen Ohrwurm habt, der euch seit 100 Jahren verfolgt, jetzt ist die Chance herauszufinden, wer dieser Ohrwurm in Wirklichkeit ist. Ja. Ja, rote Note, einmal bitte reinsingen. Auch neu dabei, der grüne Button, Hausaufgaben fotografieren. Ich weiß nicht, was er dann tut. Also dann geht die Kamera an, du hast oftmals bei deinem Handy, Marc, nicht erlaubt. Dass ja. Und jetzt kannst du Hausaufgaben fotografieren und ich weiß nicht, was er dann tut. Also, na, ach so, Lückentexte vielleicht, die er dann ausfüllt. Keine Ahnung, er konnte ihn nicht ausprobieren und probier dann aus, ist natürlich... Hausaufgaben? Nee, das mache ich du nicht. Du kannst ja nicht probieren, wenn du keine Hausaufgaben hast. Wir kommen ja gleich zu den Hausaufgaben. Übersetzen. Genau, er sagt dann gibt es Übersetzung und dann gibt es eben diese Bildersuche, die ist ja schon bekannt. Kannst ein Foto hochladen, markierst auf den... Und Gemini? Oh. Sag mal Hi zu Gemini. Offenbar ist es bei dir nicht. Bei mir ist Gemini in der Google-App oben. Achso, ich klicke wild rum. Hier oben habe ich die Wahl zwischen Google und Gemini. Ah. Wie es aussieht, ist Google da. Vielleicht hängt es mit deinem Account zusammen. Du musst mal gucken. Vielleicht musst du Gemini erst aktivieren, wenn du ganz normal auf gemini.google.com gehst oder ja, so. Okay. Und dann wird es vielleicht angezeigt. Aus dem Chrome-Browser heraus, jetzt wird es noch ein bisschen technisch kurz zum Abschluss, kann man jetzt mit Gemini chatten. Mhm. Du gibst in die Browserzeile ein @Gemini und dann gibst du deine Frage ein und bist sofort im Chat mit Gemini. Also aus der Adresszeile heraus im Chrome-Browser könnt ihr ich find, die, haben echt die KI aufgeholt. Benutzen von Google. Die haben echt aufgeholt. Ich benutze es immer intensiver. Ja, ich habe einen interessanten Fakt gehört, der mich ein bisschen irritiert hat. Und zwar wächst die KI-Branche im Moment schneller als die IT-Branche. Okay. Da war ich ein bisschen irritiert, warum man die KI-Branche aus der IT-Branche rauszieht. Hm. Aber die scheint so schnell zu laufen, dass sie der IT wegrennt. Ja. Was heißt das genau? Dass sie schneller wächst. Ja. Dass sie sich schneller entwickelt. Die war vorher schlecht und ist jetzt besser. Ja, na gut, weil ja natürlich auch viele die jetzt nutzen, ne? Und dadurch oder kriegst du natürlich noch mehr Daten. Eine KI kommt auf den Markt, fünf andere kommen mit ihren Entwicklungsständen ebenfalls raus, weil sie ja nicht abstinken wollen. Richtig, der Konkurrenzkampf ist halt riesig und der fördert das natürlich. Aber ich finde es cool, weil 2024 bringt endlich mal wieder was Neues mit. Ich habe ja lange auf das nächste große Ding gewartet. 2024 das Jahr der KIs, würde ich mal behaupten. Auf jeden Fall. Ja. Dann bin ich gespannt, was uns 25 erwartet. Oh, das möchte ich gar nicht wissen. Ja. Übel, ne? Also, wo ist das? Neue Sommerfeste in den Kleingartenkolonien und jede Menge Oktoberfeste kommen 2025. Ja. Der Rest ist unwichtig. Die kommen schon dieses Jahr. Das ist sicher, genau. Gut. Ja. Haben wir ein Spielchen oder so? Oder? René hatte uns eine Hausaufgabe aufgegeben. Wir sollten nämlich unsere benutzten Zahnbürsten fotografieren. Ja, und zwar genau, ich habe nämlich einen Fact. Wusstet ihr, dass die Zahnbürste einen Indikator mitbringt, wann sie ausgetauscht werden muss? Ja. Dann sag mal, Stefan. Also ich kenne es nur, dass die anhand der Färbung der Borsten... Ja. Wenn die siehst du die Abnutzung? Ah, ihr wusstet das? Ja, ja. Steht doch in jeder Anleitung. Nee, ich lese die Anleitung meiner Zahnbürste nicht. Entschuldige, ich kaufe die bei Rossmann und stecke mir die in den Mund. Aber es ist tatsächlich so, die blauen Borsten, blauen Borsten sind es, die grünen nicht. Ja. Die verlieren an Farbe, wenn sie ausgetauscht werden müssen. Mhm. Ist nicht bei allen Zahnbürsten so, aber ich habe gesehen, bei den meisten trifft auch zu auf Zahnbürstenköpfe. Für die elektrische Zahnbürste. Ja, ganz genau. Also da noch viel deutlicher. Ja. Weil da sind diese Borsten, also zumindest bei meiner Marke, sind die grün. Und die werden dann immer heller. Die werden dann so richtig gelb. und dann musst du selber darauf achten und feststellen, also grün ist nicht mehr. Und dann fällt einem vielleicht auch ein, es gibt ja da auch so eine Richtschnur, dass man sich so alle 2 bis 4 Wochen oder so die Köpfe austauschen. Ja, ich habe, doch, genau, 4 Wochen. Ich habe neulich, gesucht und da war von Monaten die Rede. Das ist dann für eine mechanische Zahnbürste, aber die elektrische Zahnbürste hat natürlich deutlich mehr Abrasion und ist natürlich wesentlich stärker in Benutzung durch die Vibration. Ja, jetzt ist aber die Frage, Motors. Genau, es gibt die normale Zahnbürste. Die analoge, sage ich jetzt mal. Ja. Dann gibt es elektrische. Und den Stock im Mund verschiedene Arten. Nämlich die Schallzahnbürste. Richtig? Und die mechanische. Die klassische elektrische Zahnbürste. Ja, genau. Also die sich so rund dreht. Rund, mit Rundborsten, wie heißt das? Ja, ne? Runder Borsten, genau. Ich habe eine Schallzahnbürste. Ich habe eine mit einem Bürstenkopf, einen herkömmlichen quasi. Hm. Aber die. Die ist ja vibriert. Ja, genau. Ja. Die schwingt. Und dann gibt es ja noch die Ionenzahnbürste. Das ist eine Schallzahnbürste. Aber das ist doch Kokolores, oder? Es gibt da so das Ionen. Stefan fragen. Nee, die heißt nur Ion. Das mit Ionen? Das ist Oral-B Io. Und das ist nur die Marke, Modell. Ich meine wirklich so eine Ionenzahnbürste, so aus dem esoterischen Bereich. Nee, das ist Quatsch. Was macht die? Die putzt die Zähne. Ionenzahnbürste. Also für du meinst euch. Idiotenzahnbürste. Ja, wahrscheinlich. Also für euch nur die Info, die ihr mitnehmen sollt. Ja. Guckt euch mal eure Zahnbürstenköpfe an und mich würde mal interessieren, wie viele von euch wussten das schon und wie viele nicht? Ja. Gehöre ich zu den Dummen? Oder sind die beiden hier besonders schlau? Das ist übrigens nicht nur bei einer Zahnbürste, das ist auch bei der Klobürste. Bei genau. Bestimmten Farben muss auch. Die Klobürste beginnt zu verfärben. Wenn die Farbe nicht mehr die Ursprungsfarbe ist, sollte man überlegen, sie auszutauschen. Warum sind die eigentlich weiß und nicht schwarz? Wenn die schwarz wären oder braun, dann könnte man sie deutlich länger benutzen. Ja gut, okay. Ich finde nichts zur Ionenzahnbürste. Ich bin eigentlich auf dem Trichter, dass das so ein Hokuspokus ist, Marketing, dass da Ionen abgezeugt. Aber egal. Aber das war jetzt schon alles, weil ich habe extra vor der Sendung mir nochmal die Zähne geputzt. Sehr gut. Und ich dachte, du, Stefan, sieht man gar nicht. Ey, so nee, ist es manchmal. Ich habe gedacht, ich hätte das Geheimnis der Welt gelüftet und ihr seid da voll im Bilde. Also ja, richtig. Aber passiert. Umso besser, weil eigentlich habe ich ja Bock, dass wir unser Berlin-Spiel spielen. Ja. Oder ich hab zwei Böcke. Ich hab eigentlich auch noch das Bedürfnis, über Stefan Raab zu sprechen. Echt? Ja, über Stefan Raab ist bereits alles gesagt. Nein, das ist so ein kontroverses Thema. Ist es nicht? Echt nicht? Also, dann halten wir es kurz. Wie ist eure Meinung zu dem Box-Event? Zu dem Box-Event? Ja. Also, wie fandet ihr dieses Fernsehspektakel, sag ich mal? Langatmig. Ja, es war Brot und Spiele. Das war einfach eine der langweiligsten Sachen überhaupt. Echt? Der Boxkampf war cool, aber der Rest kann es vergessen. Also, mich hat es voll geflasht, muss ich ehrlich sagen. Mich hat das erste Mal... Ja, pass auf, meine Theorie. Ja. Also erstmal war ich überrascht, dass Stefan Raab das seit, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Abendfüllen vom Fernseher gesessen habe und mir das angetan habe. Also das hat er super gut gemacht. Mhm. Es gilt natürlich beim Fernsehen immer der Spruch, Sendezeit muss gefüllt werden. Ja. Ne? Und das heißt, da sind dann vielleicht auch Hänger drin, wobei ich das nicht so empfunden habe. Mhm. Aber die Sendung selbst habe ich empfunden als riesengroßen Marketing. Absolut, die Quote hat ja auch gestimmt. Also er wurde den Leuten vorgestellt, die Raab nicht kennen. Und die gibt es tatsächlich. In meinem beruflichen Umfeld arbeiten erwachsene Menschen, die mit Stefan Raab nichts anfangen können. Klar. Die wurden komplett abgeholt. 2 Stunden lang wurde er erstmal nur Stefan Raab vorgestellt. Und wie er sich inszeniert hat, als Gott, Gottesgleich von der Hallendecke in den Ring zu laufen. König Lustig nennt er sich. Ich fand es wirklich richtig, richtig genial. Ja. Die große Enttäuschung war für mich letztendlich nur, dass er sich hinter einer Bezahlschranke verstecken wird. Denn Stefan Raab wird jetzt, das ist ja auch noch so ein Ding, ne? Das Ganze diente nur dem Zweck, seine neue Sendung anzuteasern. Ja, na klar. Und die verschwindet hinter der RTL Plus Bezahlschranke. Ich weiß nicht, ob das ein Erfolg werden kann. Mal sehen, wie lange sie dort verschwindet. Das ist für Stefan Raab ist das ziemlich unerheblich. Ja. Weil finanztechnisch hat er seine Schäfin im Trockenen. Regina Halmich soll 600.000 Euro bekommen haben für ihren Auftritt, sagt man. Ich fand, die ist auch ein bisschen untergebuttert worden. Nee, aber ich fand ganz ehrlich, die kann dankbar sein. Ja. Weil das hätte sie alleine ja nie im Leben geschafft, so in die Medien zu kommen. Natürlich. Nur die Presse hat natürlich auch das ganze Thema zerrissen, hat gesagt, Regina Halmich recht ab und so. aufgrund eines Satzes, den sie gesagt hat. Mhm. Und zwar, ja, ihr hättet euch ja mal melden können. Klar wurde sie im Dunkeln gelassen. Mhm. Aber ich finde, die hat ihr Ding da mitgenommen. Nö. Also genau. Ich muss sagen, für mich eine absolute Win-Win-Win-Situation, das ganze Ding. Ja. Die Frage für mich ist nur, das hatten wir ja schon öfter, so die Diskussion, passt Stefan Raab in die heutige Zeit? Das wird er jetzt beweisen müssen. Und mit seinen Gags. Das wird er beweisen müssen. Er hat sich nicht weiterentwickelt. Also die Frage, ob er tatsächlich den Zeitgeist aufnehmen kann, wie René schon sagt, er muss es unter Beweis stellen. Ja. Ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass er tatsächlich versucht, sein altes Programm irgendwie abzuspulen, das, wofür man ihn kennt, wofür einige ihn auch lieben etc., was bewährt ist. Damit wird er viele Leute abholen, damit wird er auch seinen Euro irgendwie machen. Aber darüber hinaus glaube ich nicht, dass neue Impulse von Stefan Raab zu erwarten sind. Und deswegen aber vielleicht muss er es ja auch nicht. Vielleicht bringt er den jungen Menschen ja diese Form des Humors jetzt bei, die er damals hatte. Naja, er sagt selber, er will ja gute Fernsehunterhaltung zurückbringen, ne? Also ich finde, das, was er jetzt an dem Abend abgeliefert hat, das war von vorne bis hinten meines Erachtens durchdacht. Das war super gut. Der ist sich für nichts zu schade. Der hält seine Nase hin für Unterhaltung. Also ich muss sagen, Respekt dafür. Ja. Auch da verkauft er gleich noch einen Song mit und so. Genau. Also er nimmt Sido und Chiago mit ins Boot. Wer auch immer das ist, ich habe den, glaube ich, einmal gesehen. Du und ich kennen den nicht. Nee. Aber die junge Generation kennt den. Pamela Reif. Wer kennt denn Pamela Reif? Wer kennt denn Helge Schneider? Guck mal, wie ich aussehe. Ich brauche doch keine Pamela Reif. Nee. Ja, okay. Aber das heißt, die Frage an uns, gucken wir das bei RTL Plus? Definitiv Nein. nicht. Nein. Weil wir haben es gar nicht. Nichts gegen RTL-Zuschauer, aber ich glaube, er hat sich das falsche Publikum ausgewählt. Und da muss ich auch mal sagen... Aber er gehört nach Köln. Er gehört einfach nach Köln. Das ist auch ein Trend, der mich echt nervt. Du guckst Fernsehen und ständig Werbung. Auch bei RTL Plus, auch bei Join. Guck das da. Stream jetzt. Also das ist doch nur, um die Leute vom linearen Fernsehen wegzukriegen. Die guten alten Zeiten sind vorbei. Das ist so, als wenn ein Taxi rumfährt und sagt... Hier ist die U-Bahn-Nummer. Ja. Da habe ich ehrlich gesagt schon gehabt, ich bin mal mit Taxi gefahren und da hat er gesagt, du kannst mir auch über Uber buchen und so. Und da wollte ich schon aussteigen, weil ich dachte, was ist denn das für einer? Also für euch, für die jungen Leute unter euch, früher konnte man kostenlos Fernsehen gucken. Man hat einfach einen Schraubendreher in die Luft gehalten, der mit dem Fernsehgerät verbunden war. Und dann hatte man ein bisschen Auswahl. Hm. Ist kein Märchen, war wirklich so. Und sich ans Fenster gestellt. Man hat einen Schraubendreher in die Luft gehalten? Ja, natürlich. Du musstest aber den Finger noch in die Steckdose. Ja, nein. Der muss mit dem Fernseher irgendwie verbunden sein. Aha. Und womit? Halt mal die Antenne. Mit einem Kabel. Mit einem stromführenden Kabel. Nein, Antennenkabel ist doch nicht stromführend. Natürlich führt es Strom. Echt? Oh Mann, René. Ein Antennenkabel? Da ist kein Strom drin. Irgendwie muss das Signal ja transportiert werden. Ja, da sind vielleicht ein paar Wellen drin. Funkwellen. Ja, genau. Hausaufgabe für René. Und wie kann ich die induzieren? Ja, nach dem FI-Schalter kommt jetzt noch der Antenne. Wenn ich die Zunge an ein Antennenkabel halte, kriege ich einen Schlag? Nein, ist nicht genug Strom drin. Also Strom ist für mich erst ab einer bestimmten Grenze. Also wenn es sich wehtut, ist kein Strom. Moment, jetzt reden wir von Strom, aber es gibt auch noch Spannung. Ja. Und beides ist dafür gedacht, um beides eine hat doch Welle irgendwie einfach mit Fernsehen zu transportieren. Zu tun, ne? Ja. Oh mein. Gut, lass uns Thema wechseln. Oh mein Gott, ey. Wir sind bei 52 Minuten, falls das eine Frage ist. Das ist doch in Ordnung. Ja. Du wolltest spielen? Ja, oder? Wenn ihr ein anderes Thema habt, können wir ein anderes Thema machen. Aber ich hätte schon ein bisschen Berlin-Bezug Lust. Können wir machen. Ansonsten verschieben wir die Themen. Oder reicht Teglersee und Wannsee? Reicht doch, haben wir doch genug. Müggelsee hast du vergessen. Müggelsee, ja. Diese Folge heißt übrigens Alle Seen in Berlin. Aufsehen. Nee, Fernsehen. Nee, ist Heimatsee. Auch ein See. Jetzt haben wir auch den Fernseher gehabt. Ja. Ja. Nee, Stefan, mir ist egal. Ja, müsst ihr sagen. Also wir hatten ja noch, warte mal, in meiner Liste war noch Kraftfahrt-Bundesamt oder wir hatten noch den FI-Schalter für Kinder. Den FI-Schalter für Kinder? Wolltest du haben. Für Kinder? Die Hausaufgabe. Du wolltest eine Erklärung des FI-Schalters in Kindersprache. In Kindersprache. Und so wie sich René gerade zu Antennenkabeln und Strom und Spannung geäußert hat, glaube ich, wäre eine Erklärung des FI-Schalters für Kinder auch für René an der Stelle. Okay, dann würde ich sagen, dann machen wir den FI-Schalter und dann machen wir unser Berlin-Spiel. Wollen wir das? Dann machen wir das ganz kurz. Würdest du kurz einen Rückblick geben? was nein. du nicht verstehst. Nein, brauchen wir nicht. Die FI-Schaltergeschichte zieht sich jetzt durch die letzten beiden Podcast-Folgen. Ja, das also einfach mal, wir jetzt auch mal ab, reinholen. Genau. Da geht es einfach nur um das Thema FI-Schalter und Sicherung. Was ist wofür da, ja. warum? Genau, beides ist im Sicherungskasten in eurer Wohnung zu finden oder in eurem Haus. Eigentlich aber immer. Wo liegen da die Unterschiede? Genau. Pass auf, soll ich das auch als Kind vorlesen? Ja, mach das. Du darfst doch gerne meinen Namen dabei sagen. Nein. Guck mal, das ist viel Text, aber es ist ganz wenig. Ganz wenig Informationen in dem Thema, ganz Menge Text. Richtig, richtig. Also, stell dir vor, dein Haus ist ein großes Spielzeug, das mit Strom betrieben wird. Und damit nichts kaputt geht und du immer sicher spielen kannst, gibt es ganz besondere Schalter, die kleine Wächter sind und über den Strom wachen. Der FI-Schalter ist ein sehr empfindlicher Wachhund. Er wacht darüber, dass der Strom immer schön brav in den Kabeln bleibt und nicht irgendwie hinausläuft, wo er nicht hingehört. Wenn Strom ausbüchst, zum Beispiel wenn ein Kabel kaputt ist oder du etwas ins Wasser fallen lässt, dann bellt der FI-Schalter ganz laut und schaltet den Strom sofort aus und er schützt sich vor einem Stromschlag. Die Sicherung dagegen ist wie ein kleiner Feuerwehrmann, René. Okay. Die achtet darauf, dass nicht zu viel Strom durch die Kabel fließt. Denn wenn zu viele elektrische Geräte gleichzeitig eingeschaltet sind, dann wird den Kabeln zu heiß. Das ist richtig. Und die Sicherung springt dann an und unterbricht den Stromkreis, damit kein Feuer entsteht. Okay. Zusammengefasst, FI-Schalter schützt vor Stromschlag, Sicherung schützt vor Überhitzung und Feuer. Die Sicherung löst aus, wenn zu viel Strom in der Leitung richtig, ist ja, und der FI-Schalter, halt wenn zu wenig Strom in der Leitung ist. So klang es. Wenn Strom ausbüchst, ja. wo soll denn der hinbüchsen? Ja, ja, genau, das kommt ja jetzt. Pass auf. Es geht ja noch weiter. Genau. Warte mal, lassen wir mal den Notfall kurz hier. Das ist der sechste Notfall, ich habe Feierabend. Achso, habt ihr eigentlich schon geklärt, wo wir hier sind? Ja. Wir sitzen vor einer Feuerwehr- und Polizeiwache, ganz in der Nähe von einem Krankenhaus. Genau. Die Leute kennen das aus dem James Dean hier. Ah ja, richtig. Auch dazu sei empfohlen, die ein paar ältere Folgen zu hören. Wir sind nicht das erste Mal im James Dean. Richtig. So, also, warum sind beide so wichtig? Übrigens, der Burger spricht ja ganz gut. Stell dir vor, du baust mit deinen Freunden eine tolle elektrische Eisenbahn. Wenn dein Kabel kaputt geht und der Strom ausbüchst, könnte es sein, dass du einen Schlag bekommst. Der FI-Schalter verhindert das. Und wenn zu viele Züge gleichzeitig fahren, dann könnten die Kabel anfangen zu glühen. Dann kommt die Sicherung ins Spiel. So, und das bedeutet, beim Baden fällt dir dein Handy ins Wasser. Ja. Der FI-Schalter merkt sofort... Warte mal, Moment. Habe ich einen FI-Schalter an der Badewanne? Das fand ich auch witzig, ne? Weil ich habe eine Erklärung für Kinder und der kommt dann, dein Handy fällt dir ins Wasser. Ja, aber was hat denn vor allen Dingen, an welchem Stromkreis hängt denn die Badewanne? An welchem Stromkreis hängt das Handy? Richtig. Ist das Handy in der Steckdose? Sehr interessant, ne? Nein, das ist doch nur imaginär. In dem Haus, was wir uns jetzt vorstellen als Kind, dein Handy fällt ins Wasser. Da passiert nichts. Das Haus wird ja überwacht durch den FI-Schalter. Das war ja die... Verstehst du? Verstehe. Das macht trotzdem keinen Sinn. Das wird nichts auslösen, wenn ich mein Handy ins Wasser schmeiße. Nein, das ist doch... Nicht zu Hause ausprobieren. Alles, was der Stefan erzählt, man, ist Quatsch. Das sollte man nicht machen. Handy gehört auch nicht ins Bad. Richtig. Bei Handy, mir nicht. Handy gehört nicht ans Bett, genau, und nicht ins Bad. In die Toilette. Das genau. ist Quatsch. Lass euch das nicht erzählen. Der FI-Schalter merkt sofort, dass was nicht stimmt, ne? Und schaltet den Strom ab, bevor was passiert. Er misst nämlich ständig, ob genauso viel Strom in den Fluss hineinfließt, wie auch wieder rausfließt. Das ist nämlich das Prinzip. Wenn jetzt zum Beispiel du einen Stromschlag bekommst, dann geht der Strom über den durch Körper dich durch. Und dadurch ist der Strom, der reingeht. Der Widerstand deines Körpers reduziert die Stromstärke. Genau, es gibt eine Differenz sozusagen. Ne? Und das merkt sozusagen der FI-Schalter. Und es geht in Millisekunden. Deswegen ist es so geil, weil der so schnell reagiert. Ne? Warte mal, ganz kurz. Wisst ihr, woran ihr jetzt merkt, ob ihr Elektriker seid? Ja. Wenn ihr die Hand im Gesicht habt, seid genau. ihr Elektriker. Ja. Und wenn ihr genauso gespannt zuhört wie ich gerade und Marc, dann seid ihr ganz normale Menschen. Erzähl genau. weiter, Stefan. Also René wird es heute Abend allen erzählen, außer Familie. Ja. Genau. Also wir machen es mal kurz. Der FI-Schalter ist quasi eine Waage. Er wiegt den Strom, der reingeht und das wieder rauskommt. Du wolltest ja. eine Kindererklärung. Okay. Ja. Eine Kindererklärung genau. ist das. Stefan entschuldigt sich schon mal für die Falschmeldung, die er verbreitet. Aber ihr wisst, es soll eine kindliche Erklärung richtig. Sein. Richtig, genau. Weil sonst wir arbeiten hier mit Vergleichen. Wir arbeiten hier mit Vergleichen. Na, wir wollten auch die KI testen. Und ich fand es gut, dass sie damit anfing. Ja. Ne? Gut. Genau. Und wenn die Waage sozusagen nicht mehr im Gleichgewicht ist, springt der FI-Schalter an. So. Und wir haben auch gelernt, dass der FI-Schalter mehrere Schaltkreise überwacht. Die Sicherung ja. immer nur ein und der FI-Schalter mehrere. Genau. Und jetzt kleiner Test an euch, ob ihr richtig zugehört habt. Letzte Folge. Wie viele maximal? Schaltkreise dürfen maximal seit 2012 oder 2013 an einem FI-Schalter hängen? Mhm. Na? Ja, sag's. Weißt du es, Marc? Marc hat wieder nicht zu. Oh, sechs. Sechs. Sechs? Genau. Ja. So viele? Ja. Boah, früher durften mehr, jetzt dürfen es nur noch sechs sein. Also Stichwort dazu auch Phase- und Nullleiter, kennen wir ja alle. Ja. Na? Und das ist nämlich das mit zwei Leitungen. Es gibt eine Differenz, wenn irgendwas anders ist. Und diese Differenz merkt halt dieser FI-Schalter. Ne? Heißt auch Fehlersprung. So. Verrückt. Das ist echt verrückt. Jetzt kriege ich mein kleines Elektrikerzeugnis. Und, vielleicht habe ich es ja noch nicht gesagt, ich habe keinen FI-Schalter. Was? Weil ich natürlich noch ein Gebäude habe, was vor dieser Pflichteinführung gebaut wurde. Wie? Das ist so. Du lebst gefährlich, Stefan. Genau, ich konnte mich nämlich an eine Story erinnern. Ich habe schon mal mit meinem Onkel was gebaut. Ui. Auch mit Elektrik. Und habe versehentlich vergessen, das Gerät auszuschalten und da reingefasst. Ei. Und da kam der FI-Schalter. Und hätte es den nicht gegeben, würde ich wahrscheinlich heute nicht hier sitzen. Ach so, denn das hast du nicht zu Hause gemacht. Nein, nein. Gut, dass ihr das nicht bei dir zu Hause gemacht habt. Richtig, genau. Meine Fresse. Also, das ist schon wirklich essentiell wichtig. Und in alten Gebäuden mit alten Stromleitungen gibt es noch einen Bestandsschutz, aber natürlich sollte man gucken, dass das auch ist. Da freue ich mich umso mehr, dass du heute mit dabei bist. Das ist nicht. Wollen wir uns kurz drücken? Genau. Ja, wollen wir es dabei auch belassen? Ja. Ich hoffe, du hast es jetzt verstanden. Nee. Das ist das Problem. Ich habe befürchtet. Nächstes Mal für Babys. Ja. Aga, uga, aga. Genau. Okay. Gut. Spielen? Spiel. Meine Lieblingswerbung mit Babys ist ja das erste Wort zum Thema Sauberkeit. Und dann siehst du ein Baby und es spricht seine ersten Worte und die sind Atta, Atta, Atta, Atta. Ja, passt ja. Atta. Passt ja. Gibt es denn Atta noch? Ja, klar. Ich glaube schon. Ja. Also bei Atta. Der Werbung muss es das einfach geben. Denke ich auch. Gut. Berlin-Spiel. Berlin-Spiel. Ja. Nochmal kurz von dir die Zusammenfassung, wie die Regeln sind. Die Regeln? Es geht einfach nur alphabetisch. Wir sind heute bei D, E und F. Wir machen drei Buchstaben, okay? Genau. Und es geht einfach darum, Sehenswürdigkeiten in Berlin, eigene Erlebnisse in Berlin vielleicht. Nein, was wir damit verbinden. Erinnern. Genau. Was verbinden was wir? Was uns spontan einfällt oder jetzt ja auch was? Nicht mehr spontan. Ne? Ja. So. Wir haben Besuch. Ja. Das ist nicht kurz. Die bleiben. Weißt du, wie Kinder sind? Ja, du bist auch so ein Kindermagnet, ey. Ja. Ja, lass das doch mal sein. Ja, weil die denken, auch das zieht sich wie ein roter Faden durch unsere Sendung. Außenaufnahmen. Nimm deine Mütze ab, setz die Hörner auf. Und dann wissen sie, hier sitzt der Teufel. Achso, das könnt ihr jetzt nicht sehen, weil ihr ja ein Podcast ist zum Anhören. Genau. Aber wenn ihr später bei YouTube mal guckt zu dieser Folge, dann seht ihr unsere neuen T-Shirts. Die neue Kollektion. Die Beta-Version, die René vorbereitet hat. Und mir fällt nämlich gerade auf, wir hätten auf dem Rücken schreiben müssen, Schnauze halten. Ja, und das habe ich offen gelassen, weil die sind natürlich noch nicht fertig. Man kann auf den Achtung, Rücken noch machen, was man will. Achtung, aufzeichnen. Und wenn das Schnauze heißen soll, ja, weiß ich jetzt nicht. Wird gleich geprüft, welche Marke es ist. Ja, das ist immer dieselbe. Ja. Wenn ich sowas geschenkt bekomme, das ist immer dasselbe. Ist immer dieselbe ja. Marke, aber ist okay. Nein, das ist Fruit of the Loom, weil das sind nur die günstigsten Test-Shirts. Und wir haben sie auch bezahlt, deswegen dürfen wir es sagen. Stimmt. Also ich habe es nicht bezahlt. ich auch nicht. Ich war bei Amazon Clown. Ach so. Okay. Sehr gut. Ja, vielleicht noch andere Farben. Was? Also andere Farben? Bunte Farben. Jeder eine andere Farbe? Nein, das ist doch genau das Gelb. Gelb ist ja richtig. Ja, okay. Das Gelb. Das Gelb. Aber das Gelb macht natürlich unsere Gesichter leider ein bisschen dunkler. Ja, das dunkler. Stimmt. Aber es gibt ja da, ich will nicht so sehr ins Detail gehen, aber es gibt ja Bügelfolien, die auf dunkel funktionieren. Ja. Und die haben wahrscheinlich noch ein bisschen weißen Untergrund runter. Aber sieht cool aus. Ja. Echt cool. Mir hat es auch gefallen. Das ist eine schöne Erinnerung an die Zeit, die wir hatten. Guck mir niemals auf meine Brust hier. So, wir spielen das Spiel. Wir spielen das Spiel, genau. Also. Stefan nennt einen Buchstaben und dann machen wir rein. Warte mal. Du sagst Stopp. Los. Hä? D. Ah, okay. Warte. Ich sag Stopp T, Krankenwagen. Nummer 7. Ja. So, da müsst ihr euch jetzt was überlegen. Wir werden viele kranke Leute. In den Outtakes werden mal 5 Minuten Blaulicht einfach reinhauen. Gut. Gut. Aber das war hier schon immer mit so. D. Was ja, fällt mit euch D. zu ja, mit D. D. Ich, ich, ja, ja, René. Ich, also ich muss dazu sagen, ich habe darüber nachgedacht, ich habe mich hier vorbereitet, aber ich bin nicht initial sofort drauf gekommen, aber natürlich D, Döner. Ah, siehst du, das habe ich Döner. Gar nicht mehr. Berlin, Döner. Fall. Und ich habe nochmal geguckt, ich habe eine Doku neulich gesehen, kurz nach der nach Mauerfall, Döner 3,50 Mark. Mhm. War ein Dönerstand 3,50 Mark, 1989, ja. 90. Hatten wir neulich ja auch. Weil wir die Diskussion hatten. Ja. Jetzt kostet ja. er natürlich umgerechnet nicht den 1,75 Euro, den er kosten müsste, ja. sondern 8,75 Euro. Ja, ist ja teurer geworden. Ja. Inflation international. Richtig. Auch okay, man muss auch sagen, mittlerweile sind 30, fast ja, 30 Jahre sind der vergangen, also oh ja. da muss am Preis schon was passieren. So, richtig. Dein Thema. Das ist das Dong Juan Center. Nein, ist nicht wahr. Hat gerade Jubiläum gefeiert. Furchtbar. Ja. Warum Sicht. Furchtbar? Ich hasse das. Echt, ich fand's cool. Das ist so für mich so Little Chinatown. Ja, das ist einfach wie ein Kurzurlaub, wenn du dahin fährst. Da so lang so voll waren. Ich weiß nicht, was die Leute da finden. Ey, da kosten Pokémon-Karten nicht 8 Euro das Pack, sondern nur 50 Cent. Genau. Ja. Gut. Hab wahrscheinlich zu viele Negativschlagzeilen. Und es gibt in ganz Berlin keinen besseren Kunstblumenladen als dort. Wahrscheinlich. Okay. Aber man sagt auch, das Dong Juan Center hat ein kleines Problem. Ja. In dem Zuge kann man sich mal in der ARD-Mediathek oder vielleicht auch auf YouTube Stimmt. Dokus zum Thema Dong Juan Center angucken. Ich kann schon mal teasern, es geht um Menschenhandel. Ja, ja. ja. Kinder auch. Ist sehr interessant. Und, aber ich will das Dong Juan Center jetzt nicht schlecht reden, weil, wie gesagt, ich habe auch positive Erfahrungen damit. Hm. Dong Juan Center, ja. Da in Berlin. Und das ja. als Westberliner. Da staune ich. In ja. Lichtenberg angekommen. Jetzt was Besonderes. Ja, definitiv. Das stimmt. Das ja. stimmt. Ich habe D wie Dreck aufgeschrieben. Dreck? Das ist oh, ein bisschen Mann. Allgemein. Geht's genauer? Aber das ist, wenn, ja. wenn er das fühlt. Ja, das passt ja zu Berlin, finde ich. Gehört dreckig? Dazu. Berlin, Nein, es gehört definitiv Ecken nicht zu Berlin. Es gibt Dreckecken. Nee, ich würde sagen, Berlin ist ranzig. Ja, wir sind aber noch nicht bei R. Deswegen habe ich die. Nein, dreckig. Also ganz ehrlich, also bestimmte Ecken, guckt euch Brücken an, unter den Brücken, wie das aussieht teilweise. Die Leute werfen ihr Zeug ja, weg. Ja, das ist aber nicht Berlin ja, das per se, sondern es ist eine Frage des Zeitgeistes. Der Zeitgeist ja, ist momentan einfach dreckig ja. und das ist kein Phänomen, was Berlin exklusiv aber ist. Aber es macht, das stimmt, aber es macht Ecken auch aus, finde ich. Weil Kreuzberg zum Beispiel, Kreuzberg ist dreckig, kann also man so jede oder so Ecke ich und das gehört dahin und da gehört es dahin. Genau. Das fühlen sich damit wohl? Ist wahrscheinlich wunderschön. Ja, also. Ich habe noch ein D. Ja, dann? Um von deinem Drecksthema wegzukommen. DDR. Berlin ist natürlich die ehemalige Hauptstadt der DDR. Das, nicht ganz Berlin, wie wir wissen, aber ja, in Berlin, finde ich, spürt man auch am dollsten diese DDR-Präsenz. Weil Berlin so ein, durch den Mauerfall, der hier so intensiv stattgefunden hat, ist, glaube ich, DDR hier besonders stark herausstechend präsent, finde ich. Nicht nur wegen DDR-Museum und so, sondern DDR hat hier eine andere Bedeutung, finde ich, als in Nordrhein-Westfalen. Naja, allein schon, wenn du jetzt Ost- und West-Berlin nimmst, wenn du das vergleichst. Genau, da kommt einfach mal dieses DDR, wird dann auf einmal präsent und lebendig. Gestern war lustig, bin mit der Straßenbahn nach Hause gefahren und da saßen hinter mir so zwei Jugendliche, würde ich sagen. Ne? Und die haben dann so gesehen, ah, guck mal, jetzt kommt Marzahn. Ja, hier ist ja nix. Nee, hier will man ja nicht hin. Und so, da haben die ja die ganze Zeit so gelästert. Ja. Ne? Aber ich habe es in Ruhe gelassen. Übrigens, hab's leben lassen. Kleiner, hab's leben lassen. Kleiner Profi-Tipp noch, wenn ihr mal Filme oder irgendwas seht, die mit Berlin zu tun haben, seht ihr Straßenbahngleise, dann wisst ihr Ost-Berlin. Denn auch das ist ein DDR-Phänomen. In den oder? Meisten Fällen. Ja. Hat sich die Straßenbahn denn schon bis nach dem nach West-Berlin? Ja, ja. Gibt schon Ecken? Nein, ja. Moabit. Nach Moabit. Ja. Du meinst hier, nee, Wedding. Oh, die erste Straßenbahn oh, im Westing. Oh. Nein, ist nicht Turmstraße, das ist Seestraße. Okay, also das muss am nördlichen Teil der Müllerstraße. Ja. Richtung Würschuflin. Okay, das heißt, damit sinkt die Wahrscheinlichkeit bei einer Straßenbahn, dass man sich in Ostberlin befindet, auf 90%. Ja. Aber es soll sich in den nächsten Jahren ändern. D wie DDR. Aber bis das so weit ist, ja. Marc, D. Hast du noch ein D? Ich habe noch ein D. Die Deutsche Oper. Ah, ja, sehr die gut. Haben wir im Westteil. Damit verbinde ich ein besonderes Erlebnis. Und zwar gibt es da so einen Eventveranstalter. Den Namen habe ich wieder vergessen. Aber es ist so, du bezahlst einfach pauschal einen bestimmten Preis für zwei Personen. Und dann sagst du jetzt hier für kommenden Samstag und die so, alles klar, dann halte ich mal ab 18 Uhr bereit. Mhm. Und dann kurzfristig vorher sagen sie dir dann, was du gekauft hast. Das heißt, das wird okay. immer so eine Überraschung. Du bezahlst Geld für etwas, was du noch gar nicht kennst. Das habe ich auch noch nicht gehört. Und einmal waren wir dann tatsächlich in der Deutschen Oper. Mhm. Und das Besondere dabei war, es war tagsüber 16, 17 Uhr oder so, war noch hell draußen. Und wir kamen da hin und wir dachten, naja, Deutsche Oper, so Haupteingang. Dann haben die unsere Karten da quasi gesehen oder genau diese digitalen Karten, die du da vorzeigst auf dem Handy. Und die so, ja, nee, hier findet jetzt schon was statt, aber nicht hier im Haupthaus. Mhm. Dann, ihr müsst dann einfach da hinten rum. Dann musst du irgendwie links am Hauptgebäude vorbei. Ja. Und dann hast du hinten sowas wie so ein, weiß nicht, sowas wie so ein Zeughaus. Und, also es war auch eine große Halle. Da gab es auch ein paar improvisierte Sitzplätze und da wurde dann so eine Oper aufgeführt, eine kleine, eine kurze. Ich habe dann erst auch sehr, sehr spät dummerweise mitgekriegt, dass oben unter der Decke, die also sehr auch weit oben war, wurden dann quasi Texte eingeblendet, sodass man auch der Handlung folgen konnte. Okay. Untertitel. Ja, wenn du so willst, Untertitel, das war nur eben Obertitel. Mhm. Und es war eine ganz besondere Erfahrung, weil... Ich war in der Deutschen Oper, aber ich war eben nicht da, wo also alle hingehen, sondern war in so einem kleineren Gebäude, einem kleineren Saal. Aber war das eine Veranstaltung, die öfter stattfindet, oder war das nur, weil es so eine Überraschung war, so eine Test, wie im Kino kennt man das ja auch, dass so vor, so, also war schon regulär irgendwas? Das ist irgendwas Reguläres, soweit ich sehen konnte. Mystery-Oper. Ja. Genau. Ah ja. Erinnert mich ein bisschen an in Thalia, gibt's in dem Buchladen gibt es ja öfter mal so... heißt es Thalia oder Thalia? Thalia. PayPal oder heißt es PayPal? Ich sage immer Thalia und dann sagen die Leute, das heißt Thalia. Deswegen sage ich jetzt immer abwechselnd Thalia und Thalia. Okay. Also in Thalia gibt es manchmal so in braunen Packpapier eingepackte Bücher und dann steht so ein Satz drauf, in diesem Buch erwartet sie eine spannende Krimi-Geschichte. Auch so zum Mitnehmen, einfach Überraschung. Ja. Okay. Der Klappentext. Ja. Naja, das ist nicht der Klappentext, sondern weniger als der Klappentext in dem Fall. Das ist der kleine Klappentext. Ja, der Kurzklappentext. Kurzklappentext, KKT, wer kennt ihn nicht? D. Doppeldecker habe ich noch. Oh, auf jeden Fall. Wie konnte man den vergessen? Ja. Ja, der 100er natürlich. Ja, leider nicht mehr ein Doppeldecker. Nicht mehr? Unter den Linden ist ein Betrug. Beschränkt ist vom Gewicht her. Also ich kann mich an Zeiten erinnern, da bin ich mit dem 100er durch das Brandenburger Tor durchgefahren. Das ist schon lange her. Das ist sehr lange her. Man kennt es, wenn man da steht und Touristen immer sagen, oh, das ist ja der 100er, warum ist es kein Doppeldecker? Wir nehmen den nächsten Bus. Ja. In jedem Reiseführer der Geheimtipp, fahrt mit dem 100er statt für 4 Euro. Er jetzt wieder. Gerne auch mit dem 200er, der ist genauso touristisch geprägt. Ja. Oder der 300er. Ist oder der 300er. Genau. Der fährt mehr im Osten. Also genau, das lohnt sich, ja. Doppeldecker, ja, wirklich, Berlin. So wie in London die roten Doppeldecker sind natürlich richtig. In Berlin die gelben Doppeldecker. Ja. Ja. Die fahren auch ja nicht auf jeder Strecke. Du hast gesagt, wegen Gewicht, wegen Brücken natürlich auch. Ja. Ja. Und natürlich auch wegen Auslastung. Ja. Ich habe das Glück, dass ich tatsächlich auch mit dem Doppeldecker vor der Tür fahren kann. Genau. Sitzt du mal oben oder unten? Ich sitze mal oben vorne. Ganz vorne. Ganz oben vorne. Also, nimmst du die Leute immer weg und sagst, hier, ich bin von der BVG. Bitte ich sitze mal oben und denke mal, ich bin der Busfahrer. Ah, okay. Verstehe. Ja. Gut, darf ich noch ein D machen? Ja. Okay. Ich habe noch ein D und zwar Dynamo. BFC Dynamo oder Dynamo Berlin Eisbären? Natürlich, Dynamo ist ja ein alter Ost-Sportverein, der unter anderem natürlich im Fußball sehr bekannt ist. Wir reden nicht von Dynamo Dresden. Na, kommt aber auch daher. Kann sein, ja. Also ist es eher was Ostiges. Und natürlich, wer bei den Eisbären mal war, der weiß, dass da irritierenderweise immer Dynamo gebrüllt wird und die Leute fast mehr Dynamo-Fanartikel am Körper tragen als Eisbären-Fanartikel. Das berühmte D. Aber das ist für mich auch Berlin. Ja. Und in der Sportkultur, finde ich, haben die sind die sehr tief verwurzelt. Definitiv, ja. Gehören zu Berlin einfach. Ja, und nicht tot zu kriegen offenbar, weil Dynamo, ich weiß nicht, gibt es Dynamo BFC überhaupt noch? BFC offiziell? Dynamo, natürlich. Ach, den gibt's schon. Sportforum Hohenschönhausen. Ja, ein Sportpark spielen die ab und zu. Was spielen die? Fußball? Fußball. Okay. Na ja, gut. Ja, mein drittes D. Und da fällt mir ein, die neue Eishockey-Saison beginnt ja. Ja. Freuen wir uns doch. Genau. Mag nicht, kommt auf den. Hast du noch ein D? Die Preußen gibt es nicht mehr. Hast du ein drittes D? Die Devils, genau. Das wären die Devils, aber die gibt es nicht mehr. Die Preußen Devils. Ja, ich hätte noch ein D, aber damit verbinde ich nichts. Also der Dom. Ja, deutscher ist aber, Dom ist nicht ja. der deutsche Dom, weil es gibt ja den deutschen und den französischen ja. Dom am... nicht im Hackerschen Markt, sondern am Gendarmenmarkt. Die meine ich nicht. Nein, du meinst den Dom? Ich meine den Dom zu Berlin. Der gemeinhin Berliner Dom genannt wird, aber ja, genau, das ist eigentlich Dom. Ist es nur der Dom, aber sein erklärender Name Berliner Dom war. Und ich bin mit Tina dort vorbei und wir wollten eigentlich rein und Tina stand davor, hat die Arme verschränkt, hat gesagt, nee, nicht zu dem Preis. Oh, krass. Sehe ich nicht ein. Da, wie war der Preis? Teuer anscheinend. Ja, offensichtlich zu teuer. Aber da lohnt sich's, ich war jetzt schon ein paar Mal da gewesen im Rahmen kostenloser Führung, also sowas wie Museumstag oder so. Ja. Und da kann man auch schön von oben gucken und über Berlin schauen und du kannst einmal rumlaufen. Auch nicht schnell. Ja, und wem das aber dazu eng ist, weil es ist wirklich jetzt nicht viel Platz dort, dem sei der Reichstag empfohlen. Fast die gleiche Höhe, möchte ich behaupten. Und auch fast derselbe Ausblick. Aber bei R sind wir ja noch nicht. Nee. Deswegen, wir bleiben beim Dom. Ja, Berlin. Ja. Das ist Berlin. Noch D oder schon E? Wenn du kein D mehr hast, dann können wir gerne zur E switchen. Machen wir E? Ja. Okay, ja, was fällt einem bei E ein? Also, bitte euch. Bist du schon wieder bei den Eisbären? Eisbären zum Beispiel? Eastside Gallery natürlich. Richtig, ich habe ja auch ein Zettel. Ja, absolut. Ein Stück Geschichte. Richtig. Und absolutes. Also wenn man in Berlin ist, Mauer, da muss man unbedingt hin. Ja. Ist auch in einer schönen Ecke, weil da ist die Oberbaumbrücke. Ne? Ja, in der Nähe, genau. Ist direkt an der Grenze logischerweise. Mhm. Und von der Oberbaumbrücke sieht man, glaube ich, sogar die Molecule Mans. Ne? Ja, das tut man. Die sind da in der Nähe. An der Oberbaumbrücke soll ja so Steinschere Papier mit Lampenspiel sein. Ich habe es leider noch nicht geschafft, mal anzugucken. Ich weiß, da sind große, also du machst dann Steinschere Papier und dann zeigt die Lampe auch irgendwas an, dann hast du gewonnen gegen die oder nicht. Eine KI-Lampe? Keine Ahnung, wie das funktioniert und ob das überhaupt noch ist. Das kann man ja mal probieren. Ich habe es bisher noch nicht geschafft, mir anzugucken. Ja, Eastside Gallery. Ein E. Ich habe mit E, ich habe nur zwei E's. Ich habe die Eisbären, aber ich meine nicht nur die Eisbären Berlin, den Eishockeyverein, sondern natürlich gab es auch andere Eisbären. Knut, Knut. Für Berlin gestanden haben und das war unter anderem der Knut. Mhm. Ein weißer Bär, der fürs braune Berlin steht, wollte ich sagen. Das ist nicht, was ich sagen wollte. Das dreckige Berlin. Eigentlich ist der Berliner Bär braun, aber weiße Bären haben wir natürlich auch im Angebot. Deswegen Braunbär. Knut, der Eisbär Knut mit E. Ja. Und die Eisbär in Berlin, der EHC. Ja. Das Europacenter. Ja, natürlich auch. Stimmt, das gibt es ja absolut. Auch. Ja. Ist es denn nun Asbest verseucht oder nicht? Wenn es ein typisches Gebäude seiner Zeit ist, dann auf jeden Fall. Oder verwechsel ich das mit dem IC? ICC, ICC, das ICC, das Internationale Kongresszentrum oder wie nannte der Berliner das? Das Raumschiff. Sonst irgendwas, genau. Achso, nee, dann meinte ich das Europazentrum. Ich glaube, das war... Also das ICC... Dem wurde es tatsächlich nachgesagt, es wäre Asbest verseucht. Mhm. Allerdings gab es dann da eine laute öffentliche Stimme von einem der Architekten und der sagt, also ich habe an dem mitgebaut, da ist kein Gramm Asbest drin. Also das war eine politische Ente. Ja. Das Europa Center, ein Hochhaus mit einem Mercedes-Stern auf dem Dach an der Budapester Straße unweit des Zoologischen Gartens und ein berühmtes Hochhaus mit einer weltberühmten wasserbetriebenen Uhr darin. Ja. Ja, also die Uhr ist mit Kaliumpermanganat versetzt. Das heißt, irgendwie, da sind so Schwarzlichtlampen und die lassen das Wasser dann so leuchten. Ja. Eine sehr, sehr große Uhr. Sehr große Uhr mit sehr viel Wasser darin. Existiert die noch? Also läuft die noch? Ja, die läuft noch. Und das ganze Europacenter versprüht natürlich den Charme der, möchte behaupten, fast sogar 70er. Auf jeden Fall. Also 70er, frühe 80er, ja. Und das ist da nicht rauszukriegen aus dem Europacenter. Zentrum also, West. Ja. Das ist für mich auch das West-Berlin, wie ich es nach der Eröffnung der Mauer kennengelernt habe. Ja. Ja. Definitiv Berlin, ja. Nicht schlecht. Ich habe aufgeschrieben, was nehmen wir denn hier? Das Elefantenhaus. Ja, Teil vom Zoo oder was? Ich habe, ist im Tierpark, ne? Oder? Nee, Tierpark oder Zoo? Ich würde fast eher sagen Zoo, ne? Genau. Aber dann würde ich eher das Elefantentor nehmen. Das Elefantentor. Stimmt, weil das ist ja davor, richtig. Genau. Das Elefantentor mit dem Weg zum Aquarium. Ja. Das ist dieses berühmte Tor, wenn man vom Zoo was sieht. Es gibt das Löwentor. Ja. Was eigentlich auch schon so ein Haupteingang ist, weil es näher am Zoo ist. Und dann gibt es natürlich näher am Bahnhof Zoo. Und dann gibt es das Elefantentor, was natürlich viel repräsentativer aussieht. Hat so ein bisschen so einen japanischen Stil, finde ich. Ja. Das ist das, was man kennt, also, als Elefantenkorb. Genau, das habe ich auch gerade im Kopf. Elefantenhaus. Ich hätte das heißt Eichhörnchenkäfig nehmen können. Eichhörnchen an sich. Eichhörnchen? Berlin? Das ist ja kein Berlin-Phänomen. Das ist überall. Also ich habe auch schon mal eins in Berlin gesehen. Ja, also wenn du Dreck nicht magst, dann kannst du auch nie Eichhörnchen nennen. Ja. Zu generisch. Genau. Mir sind dann Eichhörnchen doch deutlich lieber als Dreck. Ich habe keinen E mehr. Hast du noch einen E mehr? Ich guck mal. E ist nicht so einfach, ne? Ich hätte noch den Ernst-Reuter-Platz, ja, aber ja, mit dem stimmt. Verbinde ich nur etwas, weil... Kreisverkehr. Ja, weil direkt am Ernst-Reuter-Platz steht das Telefunken-Hochhaus. Das ist, wenn man die Straße des 17. Juni hinunterguckt in Richtung des Ernst-Reuter-Platzes, also sozusagen von der Goldelse zum Ernst-Reuter-Platz. Mhm. Und dann guckt man direkt auf dieses 15-stöckige Hochhaus oder 20-stöckige Hochhaus. Und ich habe da drin gearbeitet, gelernt und gelehrt in meiner Uni-Zeit. Das ist die Technische Universität. Senkrecht an der Seite steht auch Technische Universität. Das war ursprünglich Telefunkhochhaus, jetzt ist das irgendwie Telekom, die da drin sitzt. Mhm. Aber zu meiner Zeit, ich habe dort ein eigenes Büro gehabt im 15. Stock. Ja. Und deswegen habe ich da nostalgische Gefühle. Ja. Ist der Ernst-Reuter-Platz der mit den Figuren? Ernst-Reuter-Platz. Sind um den Ernst-Reuter-Platz diese Statuen um Nein. den Platz rum? Das ist nicht der Ernst-Reuter-Platz? Nein. Welcher Platz ist denn das denn? Ich weiß nicht. Ich kenne keinen Platz mit Figuren drumherum. Ist es auch ein Kreisverkehr? Ja, ist auch ein Kreisverkehr. Ja, was gibt es denn noch? Einmal, man muss dazu sagen, der Ernst-Reuter-Platz ist kein Kreisverkehr. Ich meine, aber siehst du, ich verbinde mit dem Ernst-Reuter-Platz tatsächlich diesen Kreisverkehr. Man fährt dort im Kreis, dort, ja. Aber ein Kreisverkehr ist eben ein stehender Begriff für etwas, ja, wo man im Prinzip keine Ampeln irgendwie braucht. Ne? Und da hast du aber eine eindeutige Spurführung. Das heißt, wenn du reinfährst in den Kreis und deiner Spur folgst, dann wirst du automatisch nach außen geführt. Ja, aber es ist ja... Also genauso wie am Großen Stern, ja. Weil die Deutschen nicht in der Lage sind, ein Roundabout, also einen deutschen Kreisverkehr irgendwie zu benutzen. Hm. Ah, siehst du, ich glaube, ich bin mir jetzt unsicher, sind am Großen Stern die Figuren? Weil es gibt doch diese Berliner Reden... Es gibt doch die Berliner Redewendung bis in die Puppen. Ja. Und ja. Da ging es nämlich um diesen Platz, wo die Figuren. Das ist, glaube ich, stehen. Am Tiergarten, der Kreisverkehr. Was ist großer Aber dann Stern. Ist es großer Stern. Das, genau. Das habe ich nämlich mal. Weil das so weit draußen war, außerhalb Berlins, da sind Statuen. Die Story habe ich auch schon gehört. Mit den Puppen. Ja. Die haben wir auch schon im Podcast ein paar Mal, möchte ich meinen, wiedergegeben. So in unserer großen Berlin-Ausgabe wahrscheinlich. Auf jeden Fall, bis in die Puppen soll davon kommen, weil es war außerhalb von Berlin dieser Kreisverkehr, dieser große Stern. Genau. Und wenn man da hingelaufen ist, hat das ewig gedauert. Ja. Und deswegen hat man gesagt, bis in die Puppen. Daher der Name. Ja. Okay. Genau. Okay, noch ein E? Nein. Nein? Machen wir F? Hast du kein E mehr? Wenn es nicht geiler ist als die anderen, lass weg. Nee. Ich kenne ganz viele Worte mit E, wir müssen sie nicht alle hier wiedergeben. Okay. Nee. Dann mach F. F? Ja, was fällt dir drum? Ja, das wäre mir jetzt gar nicht eingefallen. Was? Ja. Ich würde natürlich den Funkturm entgegenhalten. Ja, Funkturm, Fernsehturm. Genau. Also ich den Fernsehturm, nur Funkturm, damit verbinde ich gar nichts. Mit dem Funkturm verbindest du gar nichts? Warst du nie oben auf dem Funkturm? Nee, ich glaube, ich war nicht. War ich auch noch nicht. Echt? Ist also toll. Ich war schon oft dort gewesen, aber nee. Der ist ja auch so weit außen. Also für mich ist der Funkturm wirklich ab vom Schluss. Du musst ja immer, sehen, genau. Das ist ja, Funkturm ist ja quasi das. Das ganze Messegelände ist ab vom Schluss. Naja. Und das Schöne ist, direkt neben dem Messegelände ist die Masurenallee. Ja. Das ist das Sendezentrum des RBB. Da waren wir schon gewesen. Brandenburg, ganz genau. Und es gibt viele, viele wundervolle Gelegenheiten, in diesen Sendepalast dort reinzugehen, weil dort gibt es immer wieder Live-Vorführungen von Musikern oder Lesungen. Horst Evers zum Beispiel hatte, glaube ich, gestern da Erstlesung seines neuen Buches. Mhm. Und zwar zu faul zum Nichtstun, glaube ich. Wheelie. Er hat einen Wheelie gemacht. Ja, weil er ein Vollidiot ist. Ja. Aber er hat einen langen Wheelie gemacht, war schon eindrucksvoll. Und da ist auch der bekannte Theodor-Heuss-Platz, ne? In der Ecke. Ich meine, der Theodor-Heuss-Platz ist es. Das, ja. Ach so, den meinst das du? Das kann sein, weil den kenne ich nicht gut genug. Ich glaube, es ist ja. Wie ist es denn? Du hast den großen Stern. Dann kommt der Ernst-Reuter-Platz, dann der Theodor-Heuss-Platz? Oder? Wenn du so Richtung Westen fährst. Sind die nicht in einer Reihe? Nee, wir reichen das nach. Weiß ich nicht. Ja, wir Hausaufgabe. Also wie gesagt, Fernsehturm 100 Pro. Ja. Klar. Auch da sehr eindrucksvoll, wie der Fernsehturm gebaut wurde, weil die Kugel hängt nämlich nur auf dem Stab. Mhm. Also nicht so wie ihr einen Lutscher kennt, da ist die Kugel im Stab drin. Genau. Hier ist es ein bisschen anders. Die liegt nur drauf und dreht sich sogar. Und sie dreht sich. Sie ist liegt Kaffee. Drauf. Nein, die hängt drin. Die hängt. Da ist der Stab und dann ist die Kugel, hat einen zylindrischen, eine zylindrische Aussparung. Machen Sie bitte nicht so eine Gesten drin. Hier sind Kinder. Okay. Ja, Entschuldigung. Ja. Also die Kugel ist so rauf aufgesteckt. Aber sie berührt den Dings quasi nicht. Den Dings. Den Stab. Ja, das ist schon den Holl. Architektonisch eine Herausforderung gewesen, garantiert. Ja. Genau. Aber ein cooles Gebäude, lieb ich, mag ich. Ja, das wer Stefan auf Instagram folgt, der weiß. Ja, nie ein Foto. Jedes zweite Foto. Wer Stefans Handynummer hat und ihm auf WhatsApp folgt. Genau. Ja. Folgst mir auf WhatsApp. Ich hab auch noch ein F. Ja, bitte. Friedrichstraße. Für mich auch wieder ganz extremer Berlin-Bezug. Wegen. Grenze. Natürlich Grenze. Ich muss immer wieder daran denken, davon ist ja keine Spur mehr zu sehen. Mhm. Das in der Friedrichstraße, man kann es sich nicht vorstellen und vielleicht glaubt ihr es auch nicht, aber der Bahnhof Friedrichstraße bestand aus einem Ost- und Westteil und es war eine große dunkle Metallwand zwischen diesen beiden Bahnsteigen. Und wenn man heute auf der Friedrichstraße steht, dann sieht man auch die Höhenunterschiede der beiden Bahnsteige und eigentlich auch kann man relativ gut ausmachen, wo diese Wand gewesen ist. Und wenn ihr in der Friedrichstraße seid, geht unbedingt in den Tränenpalast. Da gibt es ein Modell von der Friedrichstraße, von dem Bahnhof, wie er unterirdisch geteilt war, um den Westberliner Strom und den Ostberliner Strom voneinander zu trennen. Friedrichstraße, also ich habe jetzt von dem Bahnhof nur gesprochen, nicht von der Straße natürlich, aber ja, Berlin pur. Jetzt bin ich gespannt, was kommt vom Markt? Flughafen Tempelhof. Ja. Warum ausgerechnet der? Ja, weil ich durfte den schon mal besuchen als Lost Place. Ich bin leider nicht mehr in den Genuss gekommen, davon zu starten oder dort zu landen. Aber ich schätze natürlich das gesamte Gelände, die Tempelhofer Freiheit. Hier wäre dann also auch noch ein F mit drin. Ich war ja neulich dort beim Ärztekonzert. Und ich fahre sehr oft mit dem Fahrrad darüber und genieße dort diese Freiheit mitten im urbanen Raum, also mitten in der Stadt, das ist wirklich einzigartig in der Welt. Und das ist auch ein Flughafen mitten in der Stadt, ja. Ja, überhaupt ein Flughafen mitten in der Stadt, obwohl in Berlin ist es nur wieder nichts Besonderes mehr, weil Tegel ist auch mitten in der Stadt gewesen. Naja. Egal. Jedenfalls das Gebäude selber auch ist besonders. Es war eins das größte zusammenhängende Gebäude Europas zumindest, wenn nicht sogar der Welt, aber das weiß ich nicht genau. Also das Flughafengebäude, was auch nie wirklich fertiggestellt wurde. Und wie gesagt, wir haben da mal so eine Führung gemacht und haben sie uns eben mal da so in die Bereiche geführt, wo normal sterbliche Leute irgendwie gar nicht erst hinkommen. Also wirklich, wirklich faszinierender Ort. Weißt du, was ich am Tempelhof cool finde, ist natürlich neben dem geschichtlichen Aspekt, dazu gleich was, auch dieses Kofferband. Also du hast ein so ein, das ist eine Halle und da ist ein so ein Kofferband in der Mitte. Zwei Halle. Sind es zwei? Okay, ich kann es nicht genau. Aber also ich fand es total cool, dort stehen zu dürfen, weil, wie gesagt, dieser Flughafen ist seit wann nicht mehr in Nutzung? War er nach der Wende noch in Nutzung? Ja. Okay. Also gefühlt ist der schon immer nicht nutzbar gewesen. Ja, nee, das fand ich ganz, also diese Halle finde ich super eindrucksvoll, sieht man auch in einigen Filmen, in einigen Hollywood-Filmen wird die benutzt, weil sie halt und wirklich toll ist. Die Originalwerbung der einzelnen Fluggesellschaften ist dort teilweise noch zu sehen. Ja. Und der geschichtliche Aspekt, ne, Rosinenbomber, ne, also das war damals die Verbindung, die Luftbrücke aus West-Berlin heraus und deswegen also Tempelhof definitiv. Ganz, ganz viel Berlin, ja. Aber natürlich auch allgemein Flughafen, ne? Berlin. Und genau, ich habe das alles zusammengefasst. Flughafen Tegel ist natürlich auch Berlin. BER ist natürlich auch Berlin, ja. Richtig. Flughafen Tegel. Stellt euch mal vor, man hätte den fertig gebaut. Mhm. Weil man hat ja nach der Hälfte aufgehört. Also der Architekt hatte eigentlich zwei sechseckige Gebäudekomplexe vorgesehen. Man hat nur einen gebaut, weil es sehr schnell gehen musste damals. Und der wurde auch in Rekordzeit gefertigt, der Flughafen Tegel. Ja. Und dafür hat er wirklich einen mördermäßigen Job gemacht. Und man stellt sich vor, man hätte den wirklich bis zu Ende gebaut, das Flughafengelände auch noch ein bisschen größer gemacht, eine längere Start- und Landebahn. Dann hätten wir, glaube ich, diese ganze Diskussion mit dem BER vielleicht nie gehabt, weil Tegel hätte bis zum St. Nimmerleinstag ausgereicht. Aber das nur ein Planspiel in meinem Kopf. Ja. Zu Tempelhof noch einen Fakt, den ich auch schon ein paar Mal erwähnt habe. Und zwar gibt es eine schöne Anekdote, kein Fakt, eine Anekdote. Die Fluggesellschaft aus Polen, LOT, wo der spaßeshalber eine Zeit lang auch genannt landet auch Tempelhof. Wegen diesem Zwischenfall, dass der Flieger, also polnische Flugzeuge oder polnische Fluggesellschaften haben eigentlich in Schönefeld sind die gelandet. Und der ist, ich weiß nicht aus welchem Grund auch immer, ist der in Tempelhof gelandet und hat da Leuten die Möglichkeit gegeben auszusteigen, die dann quasi auf die Art und Weise DDR-Flucht betreiben konnten. Und somit wurde die Fluggesellschaft LOT dann auch in Berlin spaßeshalber landet auch Tempelhof genannt. Das ist ja witzig. Ja, fand ich eine schöne Anekdote. Könnt ihr im Detail nochmal nachlesen. Genau. Aber Berlin mit zeitweise drei Flughäfen, das ist schon ein Highlight gewesen. Ja. Aber die Zeiten sind leider vorbei. Ich vermisse Tegel auch sehr, muss ich ehrlich gestehen. Bin nie von Tegel geflogen. Ich habe mir auch mal angeguckt zum Ende. Aber auch Tegel hatte voll diesen Flair der 70er, 80er. Also für mich ist so auf West-Berlin gefühlt so, als wenn du dann einen Zaun rumgebaut hast in den 60ern. Und dann eben seitdem das Ding da einfach die Zeit stehen geblieben ist. Ja, zumindest ja. Architektonisch teilweise. Jetzt haben wir den BER und müssen damit auch klarkommen. Ne? Ja, an der Stelle, Brutalismus ist wahrscheinlich das, was Berlin dann auch so ausmacht und was vielleicht diesen 60er-Jahre-Flair auch so auslöst. Ja, Brutalismus. Brutalismus. Ich glaube, hatten wir bei der FU, gab es da nicht auch Gebäudekomplexe? Ganz viele Bahnhöfe. Brutalismus. Ganz viele Bahnhöfe in Berlin sind Brutalismus. Also gerade Westberliner Bahnhöfe. Mhm. Ja. Müsst ihr mal gucken, es gibt da sehr schöne, wenn ihr euch mit Berliner U-Bahnhöfen nicht auskennt, oh, da gibt es eine Menge zu entdecken. Ja, Brutalismus Fall. Pur. Ja. Ja. Gut, dann haben wir noch F. Da haben wir noch F. Ja, wie gesagt, die Freie Universität Berlin. Ja, die könnte man nennen, die FU. Obwohl mich mit der nicht so viel verbindet, natürlich wie mit der Technischen Universität, weil dort habe ich selber studiert und dann auch doziert. Okay. Ja, vorhin bei Friedrichstraße ist mir natürlich noch der Friedrichstadtpalast eingefallen. Ja. Darf man ja auch nicht vergessen, ne? Ja. Ich habe noch Frankfurter Allee. Ja. Und? Zumal die jetzt auch eine sehr bedeutende Straße ist, in den Osten der Stadt rein. Und der hier an der Karl-Marx-Allee, Karl-Marx-Allee wird ja dann zur Frankfurter Allee. Richtig. Und das ist quasi das Tor in den Osten Berlins. So ist es. Na? Hast du noch was, Marc? Natürlich das FEZ. Ja, das kommt auch aus deinem Munde. Mensch, als Wessi. Ja, was habt ihr denn das gedacht, dass ich hinter Möhren würde oder was? Haben wir gedacht. Deswegen haben wir dich hierher in den Osten gelockt. Ja. Boing. Ansonsten, ja, ich hatte jetzt noch Flohmarkt am Mauerpark zum Beispiel. Oder fände ich den Flohmarkt auf der Straße des 17. Juni eigentlich auch noch spannender. Also Flohmärkte an sich, ne? Ist Berlin eigentlich so ein Eldorado für Flohmärkte? Würde ich nicht behaupten. Aber es gibt gute Es gibt jede Menge, ja. An jeder Ecke irgendwie, ne? Tiergartenflohmarkt, kannst du holen. Ja, ganz genau, der Tiergartenflohmarkt, also genau. Gefühlt auf jedem Baumarktgelände am Sonntag. Ja. Ja. Der Flohmarkt auf dem Tiergarten, Straße des 17. Juni, da bei der TU, ist eben insofern besonders, weil es einen großen Antikbereich hat. Also Leute, die da irgendwie alte Gemälde oder die besondere Antiquitäten irgendwie haben wollen, die finden dort wohl eine ganze Menge. Aber es ist eben Flohmarkt untypisch, dann eben nicht zu Billigstpreisen zu haben. Ja. Das ist dann wirklich sehen und gesehen werden, nehme ich mal an. Naja. Habt ihr noch was mit F? Ach, ich denke, wir sind weit genug gekommen. Ja, da haben wir ein paar Sachen. Wenn ihr noch ein paar E, D, E, S habt, die wir vergessen haben, die für euch zwangsläufig mit Berlin zu tun haben, dann meldet euch auf jeden Fall. Gerne. Kontaktmöglichkeiten unter berlin-podcast.de. Erst die Stadt und dann das Ding. Richtig. Und die Stadt und dann das Ding. Ja, einspielen tun wir die jetzt nicht, ne? Das würde die Stimmung kaputt machen. Das wäre der Downer jetzt, ne? Genau. So, wir gucken mal auf deinen Zauberwürfel. Oh, 92 Minuten. Das ist ja heute ich wusste gar nicht, dass das bis 92 geht. Ja, so was ist es. Passiert denn bei 100? Ich bin gespannt, wir werden es erleben. Nach der Sommerpause, da gibt man immer sehr gerne sehr viel. Ja, wir sind draußen, es ist schönes Wetter und das genießen wir. Es ist wirklich ganz besonders. Der Sommer hatte sich schon komplett verabschiedet und wir haben doch nochmal die Möglichkeit, draußen aufzunehmen. Ihr habt wahrscheinlich selber schon gar nicht mehr damit gerechnet, liebe Hörerschaft, weil wir ja auch an den heißesten Tagen von zu Hause senden mussten, aber wir hatten eben Befindlichkeiten, es gab Bewegchen. Dinge und Sachen. Das Leben ist dazwischen gekommen. Genau. Ja, das heißt, Witzbattle. Wir machen jetzt noch Witze. Ja, natürlich. F wie Witze. F wie Witze. Ja. Oh Gott, das geht schon wieder gut los. Ja, ich habe heute Knallerwitze. Aber warte mal, ich habe noch ein F. Fitzek natürlich. Fitzek? Ja. Sebastian Fitzek. Sebastian Fitzek. Ja, kann man. Berliner Thriller-Autor, kann ich nur empfehlen. Ja. Und Ex von Gerdine Jenecke. Ja, das muss man natürlich dazu sagen, weil sonst, der ist ja eigentlich nur dafür berühmt. Ja. Die jetzt auch wieder Morgensendung moderiert, aber egal. Aber zu Gerlinde kommen wir bei G, deswegen. Stimmt. Richtig. Gut. Dann machen wir Witzbattle. Witzbattle. Ja. Und der Marc, und es geht gleich lustig los. An, ja. Ich befürchte, meine Frau ist tot. Wie kommst du denn darauf? Naja, nach Hause gekommen und die Küche sieht aus. Mhm. Und im Bett ist auch wie immer. Ja. Ja, aber das habe ich aus diesem Witz rausgenommen, also, weil das fand ich, das war unterste Schublade. Ah ja, man muss heutzutage aufpassen, wo man Witze macht. Richtig. An dieser Stelle, die Witze spiegeln nicht unsere Meinung wider, sondern versuchen das Konzept des Humors rüberzubringen. Jetzt für uns? Diese Sendung ist übrigens von 1993, ich habe es ja vorhin angesagt. Ne? Das heißt, der Humor ist auch noch ein bisschen älter. Okay. Disclaimer ist wichtig. Ja. Ich glaube, jetzt kommt René, wa? Wir sitzen anders im Kreis als sonst. Ja, ich bin dran. Okay. Ich habe für mein Geld übrigens auch schon viele schlimme Dinge gemacht. Ich bin zum Beispiel in aller Herrgottsfrühe aufgestanden und zur Arbeit gegangen. Ach du Scheiße. Ja. Hab erstmal einen Flachwitz zum Warmwerden. Ja, zum du, der war jetzt auch nicht für meiner. Wohin fahren Hamster in den Urlaub? Nach Amsterdam? Amsterdam. Verstehst du? Ja. Verstehst du? Nee. Soll ich gleich noch einen hinterherlegen? Nee, Marc muss das schnell retten. Ach so, okay. Die Frage ist, kann ich das gut retten? Meine Frau findet, ich bin eine Granate im Bett, erzählt er gerade seinem Kumpel. Da ruft sie aus der Küche, ja, das ist schon richtig so. Aber eher so die Sorte Blindgänger, ne? Mit einer ziemlich kurzen Lunte. Ja. Du musst jetzt nicht immer meine Witze kommentieren. Ich will nur die Originale, nee, das ist selber, dass sie schlecht sind. Also in den 90ern waren die noch anders, die Witze. Ja. So, was macht eigentlich eine Spinne beruflich? Oh Gott, oh Gott. Webdesign. Webdesign. Webdesign. Ja, sehr gut. Oh, das Niveau. Ach, komm, ich bin jetzt schon sehr froh, dass die Sendung gleich vorbei jetzt, ist. Jetzt mache ich mal einen für Marc auf seinem Niveau. Pass auf. Mhm. Sagt der Mann zu seiner Frau, ey, du hast ja so einen Po wie eine Waschmaschine. Als er am Abend zu ihr ins Bett Renny kennt ihn schon. Ja. Ja. Als er am Abend zu ihr ins Bett steigen will, antwortet sie, na, wegen dem Waschlappen mache ich jetzt die Waschmaschine nicht an. Ja. Aha. Na. Ich? Jam, jam, jam. Okay, jetzt kommt der hier noch. Oh, die kleine dreijährige Anja geht mit ihrem Papa spazieren. Ist ja warm und sie sagt, oh, Papi, ich hätte jetzt gerne eine Kugel Eis. Ja, mein Schatz, das kann ich mir noch gut vorstellen, aber mein Geld reicht leider nur noch für einen Kasten Bier. Guck mal das Auto da an. Das ist also sorry. Ein Auto. Ja, ein kleines Auto. So, sorry, ich wollte nicht ablenken, aber ja. Ich bin dran. Das ist ein Dreirad. Mein letzter und dritter Witz. Unterhalten sich zwei, sagt der eine. Du sag mal, was heißt eigentlich Geräte auf Englisch? Du, keine Ahnung. Aber ich kann mal meine Englischlehrerin fragen. Die weiß es. Die weiß es. Ach, jetzt ist der erst angekommen bei dir? Ja. Erklär mal. Pass auf, da habe ich auch noch was. Wisst ihr eigentlich, was die Zahl 9 auf Englisch heißt? Nein. Ja, passt dazu, ne? Ja. War das ein Witz? Nee, war noch nicht. Ach so, na los. So. Steht ja aber trotzdem. Zwei Frauen unterhalten sich. Da sagt die eine, sagst du deinem Mann eigentlich immer, wenn du einen Orgasmus hast? Da antwortet die andere, nee, ich will ja nicht ständig bei der Arbeit anrufen. Eieieiei. Marc. Meine Freundin will nicht, dass ich ihr beim Ausziehen zusehe. Und der Richter will nicht, dass ich sie meine Freundin nenne. Ja. Mhm. Die finde ich gut. Sie hat beides mal Nein gesagt. Egal. Wer den kompletten Witz war in der letzten Folge. Genau. Wie hat der DJ seinen Sohn genannt? Derek? Derek? Derek? Derek. Derek. Derek. Derek. Und dabei macht er eine Geste, so eine DJ-Geste. Derek? Ja, auf dem Plattenteller hin und her. Ja. Er kratzt die falschen Platten. Ja, so ist es. Wen können wir denn jetzt noch nehmen hier? Ja, komm, den kennt ihr aber, ne? Ein Ehepaar wird vom kleinen Sohn überrascht, während die Mutter auf dem Vater sitzt. Als Erklärung liefert die Mutter, ich muss dem Papa doch den dicken Bauch wegmassieren. Darauf der Sohn, na, das bringt doch nichts, Mama. Jeden Mittwoch kommt die Nachbarin und bläst ihn wieder auf. Ja. Stefan spielt wieder Niveau-Limbo, aber sei es drum. Euch gefällt's doch. Ja. Meine Fans. Gut, wir sind bei 98,20. Müssen wir noch 1,40 tot kriegen, dann geht's bei 0 los auf dem Würfel. Dann fängt's von vorne an. Ja, dann würde ich gut sagen, ihr Lieben. Ich würde sagen, wir verabschieden uns. Genau. Das sehe ich auch so. Ich wünsche euch auf jeden Fall schon mal eine schöne Restwoche. Da war der Spruch. Und ich sage, wir hören uns eine Woche wieder. Macht's gut. Genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Übrigens in 2 Wochen hören wir uns wieder. René. Ja, schön. Und hier sind die Outtakes. 1, 2, 3, 4, 5. Sehr gerne. Wir sind am Start. Und, hätten losgelegt, wäre da nicht. Wir können loslegen. Achso, und jetzt müssen wir wieder auf dein Essen im Nein, Podcast, ja. Ja, müssen das wir wieder zelebrieren. Mach wie viele ich? Minuten? Ihr habt ja bestimmt ein paar Sachen, die ihr euch dann erzählen wollt. Ja, nee, das ist immer blöd. Vor dem Podcast sich irgendetwas gegenseitig zu erzählen, weil man verschießt sein Pulver. Du hast recht. So. Ich wünsche, mich anzuschweigen mit dir. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Du klopfst doch bestimmt jeden Tag so einen halben Liter rein. Nie. Zu Hause habe ich sowieso keine Cola, auf Arbeit trinke ich auch keine Cola. Nee, auch nicht. Nur zu besonderen Anlässen. Ich habe sogar bei der Arbeit keine Süßigkeiten mehr. Nee? Absolut Nullinger. Doch, bei uns gibt es ganz viele Süßigkeiten. Nee. Die werden extra eingestellt. Und ja. Obst. Ja, nee, also Süßigkeiten. Kekse und Schokolade, das geht schon immer. Das ist doch vom Teufel. Achso, ich muss ja noch die Aufnahme starten. Noten. Was? So, der Mann, der hört, was er hören will. Nee, ich wollte nur gucken, ob das stimmt. Ich glaube, ich kenne sie. Aber ich weiß nicht mehr, woher. Achso. War dunkel. So, ich bin... Ich habe heute richtig coole Witze. Guckst du gerade durch deine... Gott. Ihr seid soweit? Yes. Ah, nee, warte. Ich bin noch nicht so weit. Das hast du so viele YouTube-Videos gesehen mit geilen Amazon-Gadgets? Ja, genau. Okay. Ja, das ist ach so, unsere Timer. Uhr. Das ist ein Dateiner. Ich starte, wenn Stefan startet. Na, Stefan startet jetzt. Richtig. Gut, dann machen wir jetzt Aufsage. Ach du Scheiße. Seit dem Wandlitzsee tut mir das Schienbein weh. Gleich. Die Matrix wird gleich kaputt gehen. 3, 2, 1. 0. Ich bleib gut. Es bleibt stehen. Das ist ein Maximum. Siehst du, hast du es auch noch. Mache ich bei Amazon eine schlechte Bewertung. Ja. Das bleibt einfach bei 99,59. Dein Meeting stehen. Von 100 ja. Minuten hat nicht geklappt. Stefan, guck mich nicht so an, denn du bist jetzt dran. Es reimt sich ja voll. Wenn wir jetzt noch Stunden warten, habe ich zu Hause schlechte Karten. Du musst jetzt endlich etwas sagen. Mir knurrt nämlich langsam auch mein Magen. Ui, jetzt wird er richtig gut hier. Bitte nicht in den Hausflur kommen. Genau, da haben wir es wieder. Sag bloß, dann fahr doch das nächste Mal mit dem Floß. Seit dem Wandlitzsee tut mir das Schienbein weh. Ach, sag bloß, ich war sogar auf dem Floß. Und eine Frage noch von Thorsten. Was ist das eigentlich mit den Borsten? Gut, ey, das machen wir jetzt aber nicht immer mit den Reihen. War durch? Das war's. Das war's, Lars. Und ich gehe nach Hause. Und stell mich unter und trink eine Brause. Und trink ein Glas. Das war's, Lars. So, wir machen jetzt die Aufnahme aus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.